ziemlich voraussetzungsvoll ist, also nicht zu nehmen Rücksicht genommen in der Argumentation. Wir haben uns das folgendermaßen überlegt, dass wir das im Grunde in, wenn man so will, drei Teile teilen. Der erste Teil wäre ein vergleichsweise kurzer, wo es um die Frage geht, was eigentlich Kategorien soll, beziehungsweise was der Sinn des ersten Kapitels von Klaus Holzkamp in der Grundlegung ist mit den vier Ebenen. Da würde ich gleich am Anfang ein paar Bemerkungen zu machen und dann machen wir dazu eine erste Runde. Versuchen das aber vergleichsweise kurz zu halten. Kommen dann in einem zweiten Teil zu der Frage, was sind eigentlich Probleme oder auch Erkenntnismöglichkeiten der Kategorialanalysen der Phylogenese. Martin Fries ein paar Sachen zu vortragen, kritischer Art, die wir aber dann diskutieren können. Dann würden wir wahrscheinlich eine Pause machen. Und dann kommt der zweite Teil, der wahrscheinlich von der Planung her länger werden wird. Das ist die Frage, was bedeutet Kategorialanalyse im Hinblick auf erstens gesamtgesellschaftliche Vermitteltheit, individuelle Existenz, zweitens sozusagen bezogen auf Kapitalismus und dessen verschiedene Formationen. Ist der Bezug auf Marxismus da obsolet oder nach wie vor aktuell? Muss man das ändern? Und wie ist das Verhältnis von Kategorien und Theorien? Das ist ungefähr so der Plan. Jetzt würde Gisela Ullmann sagen, ich war jetzt aber alle einverstanden, in den Norden tue ich nicht. Sondern wir fangen jetzt einfach mal an. Und mit ein paar Bemerkungen zu dem, was die heuristische Funktion ist. Also vorweg wollte ich gerne sagen, in der kritischen Psychologie ist der Gebrauch des Wortes Kategorie anders als bei Marx. Der sagt nämlich, dass sich die Kritik der politischen Ökonomie ihre Kategorien vom Alltagsleben vorgeben lassen. Und diese Kategorien sind die bürgerlichen Daseins- und Denkformen, in denen sich die Leute vorreflexiv bewegen. Das ist der marxische Begriff von Kategorien. In diesem Sinne hat auch Horkheimer sozusagen über kritisches Denken Folgendes geschrieben. Dieses kritische Denken enthält die kritische Anerkennung, jetzt kommt ja das Leben beherrschende Kategorien und zugleich ihre Verurteilung. Also Anerkennung und zugleich die Verurteilung dieser Kategorien als den Denk- und Daseinsformen. Insofern kann man sagen, das, was in der kritischen Psychologie als Vorbegriffe auftaucht, sind bei Marx Kategorien. Und diese Vorbegriffe sind die eben noch nicht analysierten Begriffe. Ich will das nur sagen, damit, wenn da jemand mit Marx argumentiert, dass es einfach sozusagen jetzt keine Kritik an Marx oder sonst wie ist, sondern es ist einfach nur ein anderes Wort. Man könnte auch Koffer oder Straßenbahn sagen. Das Zentrale ist, dass man erklärt, was gemeint ist. So, in der kritischen Psychologie geht eben Klaus Holzkamp von einem eher formal traditionellen Begriff der Kategorien aus, nämlich Grundbegriffe einer empirischen Wissenschaft, mit denen dann Kategorien gebildet werden. So, in der Ankündigung ist ja von heuristischer Funktion von Kategorien die Rede. Das berührt eigentlich einen formalen Gesichtspunkt, nämlich, dass Kategorien ohne Hypothesen und Theorien, die mit ihnen gebildet sind, eigentlich aktualempirisch nicht gehaltvoll sind. Das ist ein formal aus meiner Sicht ziemlich wichtiger Punkt, weil die auch gar nicht empirisch geprüft oder sinnvoll veranschaulicht werden können. In diesem Sinne sind etwa kategoriale Aussagen oder Aussagen mit so einer heuristischen Funktion, etwa im symbolischen Interaktionismus, dass Menschen Dingen gegenüber auf der Grundlage von Bedeutungen handeln, die Dinge für sie haben, ist sozusagen eine Explikation von Handeln, aber im Grunde im engeren Sinne empirische Aussage. Das mit dem aktualempirisch habe ich jetzt betont, weil bei uns ja Kategorien eigentlich so gedacht sind, dass sie doch einen empirischen Gehalt haben, aber keinen aktualempirischen, sondern einen historisch-empirischen. Das heißt, sie sind nicht einfach so ausgedacht, sondern sind historisch-empirisch gewonnen, aber haben aktualempirisch sozusagen keinen direkten prüfbaren Gehalt und mit dem Prüfen veranschaulichen. Da habe ich darauf hingewiesen, weil wir ja sozusagen in der kritischen Psychologie, weil wir Prämissen-Gründe-Zusammenhänge haben, keine Theorien prüfen, sondern bestenfalls veranschaulichen oder konkretisieren können. Aber das ist sozusagen diese Frage des Theorie-Empirie-Verhältnisses, ist was nicht nur bei uns so ist, sondern in anderen Ansätzen. So, die heuristische Funktion besteht in der Perspektive, mit der man auf empirisch vorfindliche Phänomene guckt. Man kann dadurch erst bestimmte Phänomene wahrnehmen, aber die Kategorie muss natürlich so offen sein, dass sie die empirischen Daten nicht planieren. Vorletzter Punkt, was sind praktische Fragen, wo Kategorien überhaupt eine Rolle spielen? Man könnte sagen, was soll er zu Zirkus mit diesen Kategorien? Was sind praktische Fragen, wo die eine Rolle spielen? Würde ich vorhin sagen, das ist die Frage nach der Bedeutung der inhaltlichen Analyse, der Art und Weise, wie wir denken, aber auch wir untersuchen können. So, solche Fragen tauchen auf, etwa bei dem Verhältnis von Objektivität und Interesse. Was sind eigentlich objektive Daten? Wo kommen Interessen und Standpunkte rein? Kann man das analysieren? Ist das in den Begriffen drin? Ist sozusagen in psychologischen Begriffen die Vorstellung einer gewissen Objektivität, aber gleichzeitig Standort gebunden. Zweiter Punkt, was ist es eigentlich, was in der bürgerlichen Gesellschaft psychologisch oder psychisch unterdrückt wird und was in der traditionellen Psychologie verkürzt wird? Welchen Begriff haben wir eigentlich, von dem aus wir Verkürztheiten der traditionellen Psychologie beurteilen wollen? Weiterer Punkt in der Praxis, Parteinahme, Parteilichkeit. Man versucht irgendwie in praktischen Widersprüchen zu agieren. Wie kommen wir eigentlich dahin zu sagen, wir haben ein begriffliches Inventar, mit dem wir vernünftige Praxis machen können und auf dem, wo das, was wir an Parteinahme, Personal entwickelt, auch irgendwie begriffliche Denken ist. Vorletzter Punkt, wie kann ich andere Ansätze eigentlich differenziell bewerten? Also war ja eines der früheren Probleme, dass man sagt, also es gibt die kritische Psychologie, das sind wir, und dann gibt es die bürgerliche Psychologie und die zeichnet sich dadurch aus, dass sie als Psychologie eben bürgerlich ist und Zusammenhänge und so weiter. Und das war dann so, dass immer, wenn man neue Ansätze untersucht hat, kam immer dasselbe raus, schon mal wieder ein bürgerlicher Ansatz. Und die Frage ist jetzt, wie kann man das differenziell bewerten? Was ist der Unterschied zwischen Behaviorismus und Psychoanalyse oder Gestaltpsychologie und Assoziationspsychologie? Also dass man also Kriterien differenzieller Beurteilbarkeit. Und letzter Punkt, damit leite ich jetzt schon ein bisschen über, also die letzten Punkte. Wie kann man sozusagen hier im Biologismus argumentieren? Ist die funktionalhistorische Analyse im Rahmen der Phylogenese selber biologistisch oder ist das was gegen Biologismus? So, und diese vier Ebenen, die Klaus Holzkamp in seiner Grundlegung drin hat, die beziehen sich eben darauf, es ist die Ebene der Empirie und Daten, die Ebene der Kategorien, die Ebene der Gesellschaftstheorie und die Ebene der sozusagen philosophischen Grundlagen. Und die Idee ist die, dass wenn man sich auf der untersten Ebene nicht einigt und das aber irgendwie klären muss, dann kann man gucken, sind die Missverständnisse auf einer weitergehenden Ebene und wenn da wieder nicht klar ist und bis man dann zu irgendwann kommt, ist aber natürlich kein infiniter Kongress, irgendwann muss man dann nur sagen, schade, schade, aber wir können uns nicht mehr einigen und jetzt müssen wir gucken, wie wir weiterkommen. So, das ist sozusagen für mich, also aus meiner Sicht ein Abriss, was die Probleme sind und was die Funktion ist. Und jetzt ist die Frage, ob da jetzt noch weiter Argumentation auf dieser allgemeinen Ebene kommen oder wir gleich in die Phylogenese gehen. Gut. Ja, der Punkt ist, wenn man sozusagen fragt, wenn wir uns auf der empirischen Ebene nicht einig sind, dann muss man eine Ebene höher, Ebene der Theorie, und wenn man sich da nicht einig ist, muss man noch eine Ebene höher, nämlich auf die Ebene der Philosophie. Merkwürdig wird es, wenn man sich auf der Ebene der Empirie einig ist, aber auf der Ebene der Philosophie ein großes Fragezeichen hat. Und das wäre sozusagen mein Problem. So. Die erste Frage ist, was soll denn das eigentlich heißen? Kategorien, also Grundbegriffe, in die Erfahrung geordnet wird, empirisch zu entwickeln. Und der Gedanke, der bei Holzkamp dahinter steht, ist der zu sagen, ein Begriff kann nur dann verstanden werden, wenn ich seine Geschichte kenne. Und die Geschichte ist wiederum verbunden mit empirischen Daten. Und die Frage ist, stimmt das so? Also funktioniert das? Ich würde sagen, das, was im ersten Kapitel steht, da verspricht Holzkamp ganz viel, da sagt er ganz viel, wie er vorgeht. Und meine These ist, er macht aber im Endeffekt in der GDP was ganz anderes. Das ist mir aber erst kürzlich aufgefallen, deswegen ist das so ein bisschen, weiß ich gar nicht, wie sinnvoll meine Kritik überhaupt ist, wenn ich auf diese logisch-historische Methode draufhaue, weil ich hau damit auf das Etikett drauf, was er sich anklebt und eigentlich gar nicht auf den Inhalt. Aber trotzdem finde ich das erstmal spannend zu sagen, wie kommt er auf die Idee und was ist sozusagen das das Fundament. Und dann, also sagen, was ist das Programm? Holzkamp schreibt in der GDP für sie, die kritische Psychologie, das historische Herangehen im Einklang mit ihrer Fundierung in materialistischer Dialektik als umfassender Entwicklungslehre, universell begrifflich methodologisches Forschungsprinzip, aus dem keine einzige Verfahrensvariante oder Begriffsbildung herausfallen darf. Das heißt, es gibt diese logisch-historische Methode, was das ist, werde ich gleich noch kurz erklären, und danach sind sämtliche Begriffe zu bilden. Wenn ich das anders mache, dann verfehle ich meinen Gegenstand. Das ist so die Knalleraussage, die er gleich im ersten Kapitel, wer es nachlesen möchte, auf Seite 47, macht. Holzkamp sagt weiter, also diese logisch-historische Methode ist so wichtig, unterschreibt gerade nochmal in der GDP, da muss man sich auch mal in Debatten über die Lesart des Kapitals einmischen, das hat er dann gemacht im Argumentverlag, da schreibt er 60 Seiten über die logisch-historische Methode und was Lenin dazu gesagt hätte. So. Und was Bischof dazu gesagt hat. Genau. Und genau. Und meine These ist, man muss es ernst nehmen, weil in sozusagen dieser philosophischen Grundebene ein Programm drin steckt, was problematisch ist und weil man gucken muss, okay, wie fließt das nachher in die Kategorien ein? Und bei der zweiten Frage bin ich mir schlichtweg unsicher. Das ist sozusagen eine Aufgabe für all die, die es interessiert, das sozusagen zu prüfen. Was ist diese logisch-historische Methode? Das ist sozusagen die Idee, dass Marx die beste Weise für Begriffsentwicklung erfunden hat. Dass er nur leider frühzeitig verstorben ist, so dass er seine Dialektik nie schreiben konnte. Und dass es deswegen unsere Aufgabe ist, aus dem Kapital heraus zu gucken, wie gewinnt er eigentlich seine Begriffe und uns diese Methode, die er im Kapital anwendet, zu eigen zu machen. Weil wenn ich so auf die Welt losgehe, dann begreife ich am meisten. Und da wird behauptet, was Marx macht, ist zum einen das Aufsteigen vom Abstrakten zum Konkreten. Zweitens die Identität von begriffslogischer Rekonstruktion und der historischen Genese des Gegenstandes. Das heißt, er sagt, immer wenn Marx irgendwie einen Begriff bildet, zeichnet er gleichzeitig die idealtypischen Stufen der historischen Entwicklung dieser Begriffe nach. Und wenn ich das nicht mache, dann bin ich im heillosen Chaos. Und diese Rekonstruktion dieser logischen Genese historisch-logischen Genese mache ich auch nicht einfach so, sondern Handwerkszeug ist die Dialektik. Das heißt, ich habe da drei Grundprinzipien. Das eine ist Einheit und widersprüchliche Dynamik der Gegensätze. Früher hieß das mal Kampf der Gegensätze. Holzkamp findet das schon ein bisschen suspekt und klammert immer Kampf in Anführungszeichen ein. Umschlag von Quantität in Qualität und Negation der Negation. Was ist dieses Aufsteigen vom Abstrakten zum Konkreten? Das ist, ich nehme einen Vorbegriff und stelle fest, dass da super viele Bestimmungen drin sind, die ich so nicht zu fassen kriege und dann versuche ich das in seine Elemente zu zerlegen und dann von da aus die Logik dieser Elemente so zusammenzubasteln, so zu rekonstruieren, dass dann ein komplexer Begriff mit ganz vielen Bestimmungen am Ende dabei rauskommt. Das halte ich nicht für problematisch, sondern das halte ich für höchst wichtig, so begrifflich vorzugehen. Aber Das zweite wäre, stimmt das mit der logisch-historischen Passung? Ob Marx das im Kapital jetzt wirklich macht oder nicht, ist eine Frage, die kann man Marxologinnen und Marxologen überlassen. Die Frage ist, trifft das für die Philogenese zu? Und ich habe das versucht an einem Zitat, wo Morus das in seiner Einführung illustriert, warum das begrifflich Allgemeinere zugleich das historisch Ältere ist und das begrifflich Speziellere zugleich das begrifflich Spezifischere ist, warum das so nicht ganz hinhauen kann, wenn ich es auf die Naturgeschichte beziehe. Also, Morus erläutert das folgendermaßen. Er schreibt, das Verhältnis von genetisch früheren und begrifflich allgemeineren kann man sich auf der organischen Ebene folgendermaßen verdeutlichen. Dass wir uns fortbewegen können, haben wir mit fast allen Lebewesen gemeinsam. Auch, dass wir eine Wirbelsäule haben, teilen wir mit vielen Tierarten. Die Differenzierung der Vorderextremitäten zu differenzierten Fingern und abgespreizten Daumen teilen wir mit sehr viel weniger Arten und der kontinuierliche fortbewegungsentlastende Gebrauch von Hemden ist noch spezifischer. Es klingt erstmal total plausibel zu sagen, in der Naturgeschichte, das ist ja die Grundidee, differenzieren sich Funktionseinheiten aus und umso mehr sie sich ausdifferenzieren, umso spezieller werden sie. Nicht? Das war das, was Volker Schurig gestern mit den Hufen als spezialisierteste, höher entwickelste Funktion meinte. Und die These, die Holzkamp hat und die Marc hat hier referiert, ist zu sagen, wenn ich mir diesen Gang der Entwicklung in der Evolution angucke, dann habe ich gleichzeitig sozusagen nicht nur ausdifferenzierte Funktionen, sondern eben gleichzeitig immer speziellere Begriffe. Unterstellt ist dabei, dass es einen gemeinsamen evolutionären Weg dieser Funktionseinheiten am Organismus gibt. Also man kennt in der Evolutionsbiologie Homologien und was war der Gegenteil? Analogien. Und Homologien heißen, dass gleiche, also ähnliche Strukturen auf evolutionär unterschiedlichen Wegen entstanden sind. Also Verwandtschaftsgrade, ne? Wenn genau. Analogien rein formal sind. Ne? Also wir sagen, genau, Homologien sind, ja, Analogien sind sozusagen ausgeschlossen. Also wenn ich diese Begriffe entwickle aus der Evolution und sage, es differenziert sich aus, dann kann ich natürlich nur einen Ast betrachten und nicht einen anderen Ast, wo sich ähnliche Strukturen auf ganz anderem Weg entwickeln. Und mein Gegenargument wäre jetzt zu sagen, okay, was heißt denn das für ganz simple Begriffe wie Flügel zum Beispiel? Wir haben Flügel bei Schmetterlingen, wir haben Flügel bei Fledermäusen und wir haben Flügel bei Vögeln zum Beispiel. Alle auf evolutionär unterschiedlichen Wegen entstanden. Und trotzdem haben wir ja einen gemeinsamen Begriff von Flügel, der sozusagen sich nicht aus diesem Weg ableitet, sondern einfach daran, dass wir einen Funktionszusammenhang am Organismus sehen und beschreiben. Da ist sozusagen diese begriffliche Passung gar nicht gegeben. Das ist allerdings auch kein Beispiel für das, was Holzkamp macht. Ja. Nee, warte. Nee, lass ihn mal aber dann lass uns eine Liste machen, weil du hast schon. Genau. Und ich würde sagen, noch schwieriger wird es, wenn wir bei den psychischen Funktionen sind. Da schreibt Morus, auf der Ebene des Psychischen ist das Verhältnis von genetisch früherem und begrifflich allgemeinerem am Lernen leicht nachzuweisen. Reizreaktionslernen ist eine Weise, sich der Umwelt anzupassen, die sich früh herausbildete, die wir als Möglichkeit mit vielen Arten teilen. Bedeutungsvermitteltes Lernen dagegen entsteht viel später und ist spezifisch für den Menschen. Dass Menschen auf dem Spezifizitätsniveau bedeutungsvermittelt lernen können, heißt allerdings nicht, dass Ihnen die früheren Spezifitätsniveaus hier als Reaktionslernen nicht mehr zur Verfügung stünden, wenn Sie etwa in Situationen geraten, in denen Sie darauf zurückgeworfen und darauf angewiesen sind. Reizreaktionslernen ist genetisch früher und insofern begrifflich allgemeiner. Bedeutungslernen ist genetisch später und begrifflich spezifischer und für menschliches Lernen wesentlich. Da würde ich fragen, was ist denn hier eigentlich der allgemeinere Begriff? Der allgemeinere Begriff ist Lernen und dann kann ich unterhalb von Lernen unterscheiden zwischen Reizreaktionslernen und bedeutungsvermitteltem Lernen. Jetzt sagt Morus darauf, Moment, ich kann ja beim, genau, Moment, beim bedeutungsvermittelten Lernen kann ich ja immer noch auf analytischer Ebene die Bedeutungen in Reize auflösen und die Antwort in der Sprache der Reaktion beschreiben, während ich das andersrum nicht kann. Meine Antwort wäre, ja, das stimmt. Aber das heißt immer noch nicht, dass Reizreaktionslernen tatsächlich ein allgemeinerer Begriff ist, sondern Bedeutungslernen ist umgekehrt der reichere Begriff. Der enthält mehr Bestimmungen als Reizreaktionslernen. Es ist nicht sozusagen der speziellere Begriff. Weil ich müsste es eigentlich an der Tafel machen. Um diese Logik klar zu machen, sagen, wenn man so eine Begriffslogik hat, dann ist das übliche Verständnis zu sagen, man hat einen Oberbegriff und man hat Unterbegriffe. Ding. Nee. So? Ja. Das ist, und man hat sozusagen Unterbegriffe, die sozusagen noch mehr Bestimmungen enthalten, aber auch für die all das gilt, was auch bei dem Begriff gilt. Und wenn Bedeutungslernen ein Spezialfall von Reizreaktionslernen wäre, dann hätte ich mehr eingegrenzte Definitionen von einem bestimmten Reizreaktionslernen. Das könnten zum Beispiel Hirnphysiologinnen sagen, die sagen, naja, es gibt eigentlich nur zwei Formen von Konditionierung, operante und instrumentelle oder so. Dann wäre sozusagen Bedeutungslernen was, wo ich mir angucke, wie speziell die operante Konditionierung beim bedeutungsvermittelten Lernen heißt. Und da würde ich sagen, das passt aber nicht mit dem zusammen, was in der GDP tatsächlich entwickelt wird. Es ist andersrum, man sagt, es gibt Bestimmungen, die für alle zutreffen. Es gibt spezielle Bestimmungen, die nur für das zutreffen. Und aber dann. Das ist umgekehrt. Was? Das muss aber umgekehrt sein. Du hast vorher gesagt, Reizreaktionslernen kann durch das erklärt werden, was im Bedeutungslernen enthalten ist. Das heißt im Grunde genommen, das Reizreaktionslernen ist eine Teilmenge des Bedeutungslernens. Und jetzt hast du es aber umgekehrt aufgemalt. Da ist genau. Plötzlich, ja, aber das ist... Du wolltest Morus widersprechen. Genau, ich wollte sagen, der allgemeinere Begriff wäre sozusagen in der Logik eher Bedeutungslernen, weil er sozusagen Reizreaktionslernen einschließt. Aber das würde es auch nicht treffen, sondern es wäre sozusagen der reichere Begriff. Das Ganze dient aber auch nur sozusagen dazu, zu sagen, dass diese Entwicklung von, man hat einen allgemeinen Begriff, der für alles zutrifft und dann immer speziellere, nicht funktioniert, sondern der allgemeinere Begriff wäre hier das Lernen und dann habe ich Unterbegriffe, die ich unterordne. Während sozusagen das Programm, was Holzkamp vorschlägt, als Grundlegung dieser Kategorienentwicklung tatsächlich ist, zu sagen, dass das genetisch Älteste ist das Allgemeinere und dann differenziert sich das aus und dann gibt es Unterbegriffe. Und je nachdem, wie alt ein Begriff ist, so allgemein ist er. Und ich würde sagen, nein, in dem Moment, wo in der GDP das erste Mal von subsidiärem Lernen die Rede ist, ist der allgemeine Begriff von Lernen auch schon da. Er ist quasi unterstellt. Von dem allgemeinen Lernen ist subsidiäres Lernen Unterbegriff und ist autarkes Lernen Unterbegriff und ist nachher menschliches Lernen Unterbegriff. Jetzt geht's los. Was? Geht's jetzt los? Die Frage ist, ob du noch weiterreden willst oder ob du jetzt fertig bist. Also ich kann ja auch noch einen Break machen, weil es gibt dann sozusagen nochmal auf der evolutionären Ebene, wie er das macht, nochmal weitere Kritikpunkte. Aber ich glaube, es ist ganz gut, das jetzt erstmal hier zu diskutieren mit dem Allgemeinen. Also, welche Meldung hinten? Da auch. Also jetzt habe ich mich gemeldet, Stefan, weil ich würde schon gerne... Aber so Verständnisfragen vorweg zu nehmen. Genau, ich habe eigentlich so Verständnisfragen. Ganz kurz, nur noch mal ganz kurz. Also du meinst jetzt quasi diese verschiedenen Lernformen, jetzt menschliches Lernen als Reaktionslernen, liegen dann auf einem Ast. Und das eine ist allgemeiner als das andere, sondern es sind alles verschiedene Äste, die zu dem allgemeinen Begriff Lernen gehören. Nein, ich würde sagen, ich kann es gar nicht über Äste machen, sondern ich kann über die Äste sozusagen rekonstruieren, wann, wie, welche Form von Lernen zustande kommt. Aber das ist nicht gleichrangig mit dem, wie ich es nachher als Begriffshierarchie sozusagen kategorial ordne. Und das Programm in der GDP ist zu sagen, diese Rekonstruktion der Evolution liefert mir zugleich eine hierarchisch geordnete Begriffspyramide. Alle Sachen, die gleichzeitig sich ausdifferenziert haben, liegen sozusagen begrifflich auf einer Ebene. Deswegen meine ich Äste, weil das genau. Ist ja diese Pyramide. Und ich würde sozusagen diese Ast-Theorie sagen, das haut nicht. Ja, das funktioniert so nicht. Da hinten noch eine? Haben Sie auch eine Frage? Ja. Also ich wollte dazu sagen, aus philosophischer Sicht ist das jetzt ein ganz plattes Missverständnis. Was du jetzt dargestellt hast, was du unter Allgemeinen verstehst, ist ein klassen- oder mengentheoretisches Allgemeinheitskonzept. Und die dialektische Theorie der Allgemeinheit, die Holzkamp mit Marx zugrunde legt, bezieht sich auf Hegel. Und Hegel hat eine ganz grundlegende Unterschiedlichkeit. Und zwar, es gibt dort ein abstrakt allgemeines, das wäre ein mengentheoretischer Oberbegriff, das ist ja alles irgendwie das und das. Und es gibt ein konkret allgemeines, und bei dem Weg vom Abstrakten zum Konkreten ist beim Konkreten das konkret allgemeine gemeint. Und dort hat man dann das, was inhaltlich reicher entwickelt ist, was aber eben gerade nicht das Abstrakte ist. Ja, aber dann wäre wiederum Bedeutungslernen der allgemeinere Begriff, weil er der reichere ist. Der konkret allgemeine Begriff. Und der nicht abstrakt allgemein. Man kann ihm da nicht einen Vorwurf machen, es ist nicht das, wenn er das andere gerade meint. Also das muss er erstmal ganz grundlegend wissen. Deshalb die vier Ebenen, wir müssen dann tatsächlich erstmal in ein kleines philosophisches Gespräch gehen. Was gibt es für Begriffe im Allgemeinen und welches unterstellt Marx, ohne dass das, muss ich zugeben, in der marxistischen Tradition ausreichend bekannt wäre. Weil kaum jemand Hegel gelesen hat. Ach ja, also, das ist eine zu gewagte These, finde ich. Kaum jemand Hegel gelesen hat bei den Marxisten. Okay, ich würde gerne ein paar Sachen sagen, die vielleicht in eine ähnliche Richtung gehen, zumindest der Anfang. Also ich finde jetzt mit der logisch-historischen Methode, das ist ja jetzt nicht nur so, dass die Leute sagen, wäre Marx nicht gestorben, wäre klar, was das ist, sondern auch in der GDP ist es ja so, dass es sozusagen ganz expliziten Bezug auf das Methodenkapitel der Grundrisse gibt, also sozusagen der Kritik der politischen Ökonomie in ihrer sozusagen Vorfassung und wo es auch diese Begriffe ja vielleicht auch ein bisschen das einfacher macht, sozusagen diesen Begriffsentwicklungsgang sozusagen nachzuvollziehen, weil ich meine, weder Marx noch Holzkamp, glaube ich, waren ja insofern so naiv, dass sie gesagt haben, natürlich kann man gar nicht anders als in den Begriffen des alltäglichen Lebens und auch der Wissenschaft sozusagen denken. Und jetzt ist die Frage, wie kann ich aber dennoch sozusagen eine Kritik an den alltäglichen Denkpraxen sozusagen und realen Praxen entwickeln. Und die Idee ist ja sozusagen, dass man gar nicht anders kann, als von den vorfindlichen Begriffen auszugehen und dann zu versuchen sozusagen, die Art, und das finde ich ist jetzt mal interessanter, wenn wir das sozusagen spezifisch psychologisch diskutieren, wie in der Psychologie mit Begriffen umgegangen wird und mit Analogieschlüssen, also sozusagen Lernen bei Ratten und Lernen bei Menschen funktioniert nach den gleichen Naturgesetzen, wie man überhaupt eine Argument, wie man sozusagen eine Position findet, wie man da dagegen argumentiert. So, und da ist ja sagen die Vorstellung, würde ich sagen, ist auch nicht von der Schwerpunktsetzung so, dass man sagt, also es gibt da eine faktische Naturdialektik, die muss man praktisch nur mitschneiden und dann, kann man sozusagen den Begriffsapparat einfach draus ziehen, sondern es ist ja schon so, dass ganz deutlich methodische Schnitte in dieses Riesenmaterial der Phylogenese gemacht werden, um daran bestimmte Entwicklungen sozusagen deutlich zu machen. Und das heißt, das Allgemeinste im Sinne von das Unspezifischste im Lernen ist sozusagen Signalvermittlung, dass überhaupt irgendeine Verbindung gibt zwischen, also es gibt überhaupt Sinneszellen oder was auch immer, dass die Veränderungen außerhalb der Zelle, wie auch immer man das nennen mag, des Zellhaufens wahrnehmen kann, welche die dann anfangen, dahin sozusagen irgendeine Form von Selbstaktivität entwickeln zu können. Und so, das sind ja alles jetzt vom Menschen her gesehen eine interessante Entwicklung, aber schon ein bisschen später, also sozusagen schon bei den etwas höheren Formen des Lernens, ist es ja so, dass in der traditionellen Psychologie zumindest oftmals Vermischungen sozusagen zwischen diesen Ebenen gibt. Und das finde ich ist ein sinnvoller Fortschritt daran. Und das, warum ich jetzt blöderweise da so dazwischen gequatscht habe bei den Flügeln, ist, dass natürlich so ist, dass der Fluchtpunkt sozusagen die Entwicklung hin zum Menschen ist. Man kann natürlich andere Fluchtpunkte setzen. Also man kann natürlich die Entwicklung hin zum Dinosaurier setzen. Das ist jetzt psychisch wahrscheinlich nicht so einfach, aber man kann ja andere Entwicklungslinien sozusagen versuchen da zu machen. Und bei den Flügeln kenne ich mich nicht aus. Holzkamp wahrscheinlich auch nicht. Aber das ist sozusagen, sind andere Fragestellungen, die sozusagen sich nicht, also wo man nicht einfach sagen kann, ja, jetzt gucken wir uns mal an, was früher ist und dann haben wir sozusagen die Worte, in denen wir das sprechen können. Jetzt übrigens auch bei Intelligenz von Krähen machen können, die sich ja auch auf einem anderen evolutionären Ast entwickelt hat und in manchen Leistungen an die von Schimpansen rankommt, wo ich natürlich mit dem psychologischen Begriff von Intelligenz genauso in der Lage sein muss, menschliche Intelligenzleistungen von denen von Schimpansen abgrenzen zu können, wie von denen von Krähen. Ja, und jetzt finde ich, kommt ja das Interessante, dass Holzkamp eben nicht einfach nur sozusagen Intelligenzentwicklung durch die Geschichte der Phylogenese anguckt, sondern den Zusammenhang zwischen, wie sich sozusagen die Art der Arterhaltung und der Lebensgewinnung im weitesten Sinne sozusagen verändert und wie sich da drin diese Formen wandeln. Das heißt, es kann sein, dass ein Oktopus ziemlich viele Rechenaufgaben lösen kann, die man ihm noch vor 30 Jahren nicht zugetraut hätte. Offensichtlich versteht er auch mehr vom Fußball, als man so denkt. Aber es ist so, dass sozusagen die spezifischen Formen, die sich wandeln, nämlich wie verändert sich eigentlich Lernen aufgrund des Umstandes, dass die Sozialverbände der Tiere sich so entwickeln, dass Kindheit möglich ist. Das heißt, man wird nicht sofort gefressen, wenn man was falsch macht. Deshalb kann individuelles Lernen sich besser ausbilden und so weiter. Das ist ja nicht so, dass das alles unvermittelt nebeneinander steht, sondern dieser Zusammenhang wird da gedacht. Und ich meine, jetzt man muss das auch nicht zu sehr sozusagen als, wie soll man sagen, biologische Denksportübungen nehmen. Letztlich geht es ja darum, damit auch begreifen zu können, was denn der Umschlag in Gesellschaftlichkeit bedeutet sozusagen und in welch, und da ist eben sozusagen der Vorteil, finde ich, dass man die ganze Bedeutungsvermitteltheit menschlichen Denkens und Handelns und Lernens dann eben auch in diesem Kontext sozusagen von wie verändern sich, wie heißt das vor der Gesellschaftlichkeit, diese Bedeutung? Aktivitätsdeterminanten? Ja, genau, sowas. Also erstens Aktivitätsdeterminanten oder die Muster, die sozusagen angeboren auslösende Mechanismen lostreten. Dazwischen gibt es noch ein anderes Wort, das mir jetzt gerade nicht einfällt. Und die wandeln sich dann zu diesen Bedeutungen, die eben keine Determinationsbedingungen mehr implizieren. Und das finde ich, ist das Interessante, wenn man das zusammendenkt und sozusagen nicht das so in einzelnen, sozusagen in Einzelheiten zerlegt, in denen es nicht gedacht ist, sozusagen. Weil ich finde natürlich kann man, also ich finde auch, das haben wir immer wieder gesagt, dass sozusagen die Frage, ob daran was zu revidieren ist, natürlich davon abhängt, ob das vielleicht einfach falsch war, was damals sozusagen in der Phylogenese-Forschung sozusagen der 70er Jahre gemacht worden ist und ob da jetzt neue Sachen bei rauskommen. Aber bisher habe ich ein bisschen den Eindruck, dass es da vielleicht Verschiebungen gibt in einigen Bereichen, was aber immer mal ein bisschen Verunsicherung, plötzlich werden persönlich mordende Affen entdeckt oder so, wo man immer argumentiert hat, dass Aggression in dieser Art und Weise nicht mehr arterhaltende Funktionen hat, was auch immer. Also da gibt es vielleicht Einzelheiten, aber die groben Züge sozusagen, da scheint mir bisher noch nichts so ganz grundlegend falsch dran zu sein. Das finde ich so ein bisschen, finde ich es persönlich sozusagen ist die interessante Ebene dann daran. Punkt. Ja, von mir nur eine kurze Bemerkung. In deinem Papier sieht es so ein bisschen so, als ob sie die Methode und da das Material gibt. Und jetzt nehme ich die Methode und wende sie auf das Material an und dann klimpern die Begriffe sozusagen raus. Das ist so nicht okay. So kann man damit nicht rangehen, weil ein wichtiges Kriterium, auch in der Grundlegung, was immer wieder auch erwähnt wird, ist das der Gegenstandsadäquatheit. Und das gilt vor allen Dingen für die Methode. Das heißt, es gibt keine vom Gegenstand getrennte Methode. Auch etwas, was man übrigens bei Hegel sehr ausführlich nachlesen kann. Es gibt nicht die Dialektik, sondern es ist sozusagen am Gegenstand jeweils auch die Methode seiner eigenen Erkenntnis zu entwickeln. Natürlich nicht von Null auf. Es gibt schon bestimmte vorausgegangene Gedankenformen, wie man mit sowas umgehen kann. Aber trotzdem muss sich an jedem Gegenstand sozusagen neu erweisen, ob die Methode auch angemessen ist. Und wenn sie nicht angemessen ist, dann kann sie eben auch nicht angewendet werden, weil dann wird es einfach schief. Dann fängt man an Passungen, dann fängt man an es passend zu machen, damit die Methode hinhaut. Aber es muss umgekehrt sein, sozusagen der Inhalt muss tatsächlich auf diesen konkret allgemeinen Begriff gebracht werden, sodass er eben unreduziert in seinem Reichtum dann auch zur Geltung kommt. Das wäre das Oberkriterium, das Vorgeordnete. Also, das sind jetzt irgendwie mehrere Ebenen, wo ich sagen würde, okay, wie macht er es am konkreten Material? Da würde ich sagen, da suspendiert er zum Teil die Methode, die er vorher mit Krachen und Poltern irgendwie ankündigt. Da wird er sozusagen der Grundidee materialistischer Dialektik vielleicht wesentlich mehr gerecht als in dem, was er methodisch voranstellt. Ja, ja. Also, wenn er sozusagen naturdialektisch vorgeht, dann macht er gar nicht das, was so die klassische dialektische Geschichte ist. Man entwickelt an der Dynamik der Gegensätze neue Qualitäten und hebt auf. Das macht er auch an den Punkten, wo es angebracht ist, aber häufig redet er auch von Aufhebung, wenn es eigentlich ums unspezifisch Weiterlaufen einer Funktion geht. Sagt er, die ist da drin irgendwie in dem neuen Organismus immer noch irgendwie aufgehoben. Und das macht die Sache irgendwie verwirrend, weil man immer nicht weiß, wovon redet er eigentlich gerade. Und die zweite Frage ist, ob diese... Also, diese Grundidee, die er sagt, ist, man findet erst das Allgemeinste auf, das ist sozusagen der allgemeinste Begriff des Psychischen, da kommt dieser komische Einzeller ins Spiel oder so einfache Mehrzeller, wo er sagt, in dem Moment, wo es eine gerichtete Ortsbewegung anhand eines stoffwechselneutralen Umweltsignals gibt, haben wir die Grundform des Psychischen, wo sozusagen nicht sich zum Beispiel eine Pflanze nach dem Licht dreht, wo sozusagen das Licht gleichzeitig stoffwechselrelevant ist, sondern Organismen im Meer an Temperaturunterschieden, die erstmal nicht mit dem Stoffwechsel unmittelbar zusammenhängen, an diesem Temperaturunterschied sich orientiert, weil meinetwegen in den wärmeren Regionen mehr Nährstoffe sind. Wo also eine Vermittlung von einem Umweltsignal zu, er spricht da schon von Bedeutung, ich finde das immer so ein bisschen schwierig, also sozusagen objektiv bedeutet Wärme für den Organismus hinbewegen. Und dann wird das ausdifferenziert die Orientierung wird ausdifferenziert erstmal im weiteren Gang der Entwicklung in nicht nur Gradientenorientierung, sondern auch, es werden einzelne Elemente in der Umwelt ausgesondert, sozusagen identifiziert. Dann entwickelt sich sozusagen auch auseinander die, während vorher Wärme unmittelbar hinbewegen bedeutet, gibt es nachher sozusagen die Urform von Wertung, Emotion oder so, dass eine bestimmte Aussonderung, Erkenntnis oder also Identifizierung eines Gegenstandes entweder mit einem positiven oder einem negativen Marker versehen wird, ob der Organismus sich hinbewegt oder wegbewegt. Also das ist so diese Grundidee, dass sich das dann so ausdifferenziert und ich dann sagen kann, okay, Orientierungsfunktion, Wertungsfunktion und Sozialfunktion liegen irgendwie begrifflich auf einer Ebene. Und eben das Argument ist dann daraus zu sagen, Emotionalität und Kognition sind irgendwie gleichrangig und gleichursprünglich und interdependent. Und das kann ich schon eigentlich so sagen, wenn ich mir nur die Ausdifferenzierung der psychischen Funktionen vom Einzeller zum relativ simplen Mehrzeller angucke. Das ist sozusagen die Grundidee. Und wenn man sich dann anguckt, wie er es weiterentwickelt, dann passiert auf manchen dieser begrifflichen Ebenen, also auf dem Begriff der Wertung zum Beispiel, ganz lange nichts. Es läuft einfach weiter, während bei den kognitiven Fähigkeiten ganz viel differenziert wird. Und dann bleibt die Gradientenorientierung, von der ich gehört am Anfang gesprochen habe, unspezifisch einfach bestehen bis zu uns heute. Also wenn wir in einem dunklen Raum sind, orientieren wir uns an Schatten oder das beste Beispiel ist, es riecht irgendwie unangenehm bei mir in der Wohnung und ich schnüffel mich durch, bis ich da bin, wo es ist, je nach Intensitätsgrad, zum Beispiel von Holzkamp. Wenn du in der Uni ist, in den Klo rein, machst gleich die Tür wieder zu und suchst das nächste. Gradientenorientierung. Also da wird gar nicht eine Funktion genommen und verändert und bekommt eine neue Qualität oder wird modifiziert, sie wird sozusagen nur im größeren Rahmen integriert. Mitentwickelt, ja, das ist dann immer die Frage, wie weit deine Entwicklung stattfindet. Oder, und das, was tatsächlich passiert bei Holzkamp, ist, dass es nicht einfach nur dialektische Aufhebung gibt, sondern ich habe mir das mal so als Schaubild gemalt, wie er die Begriffe entwickelt so und dann habe ich gemerkt, also es gibt Funktion beeinflusst eine andere Funktion, eine Funktion läuft unspezifisch mit, eine Funktion wird modifiziert, eine Funktion wird von einer neuen, bleibt bestehen, wird aber sozusagen in eine neue Funktion integriert und eine Funktion ändert sich radikal und es gibt sozusagen den Umschlag. Und dann, ja. Also sagen wir mal, ich würde es jetzt gerne nochmal beziehen, es ist ja jetzt nicht so eine Art, sagen wir mal, methodologischer Übung von, also jetzt muss man natürlich dazu sagen, dass das, was in der Grundlegung Psychologie von Holzkamp steht, die Sachen sind, die Schuhe ich in der Naturgeschichte des Psychischen, von der Entstehung des Bewusstseins und Ute Osterkamp zum Teil in ihrem Motivationsband und Holzkamp dann wie über kognitive Funktionen auch in der sinnlichen Erkenntnis, das ist ja im Grunde also in dem Sinne eine zusammenfassende Funktion. Der Ausgangspunkt ist ja eigentlich, ich glaube, es ist eben auch schon mal zumindest angedeutet worden, dass wir, also die kritische Psychologie, damit konfrontiert waren, dass also ganz unterschiedliche Sachen in der, sag mal, vorfindlichen Psychologie durcheinander hängen. Also etwa das Verhältnis von Tierexperimenten und Malexperimenten. Oder ist es angemessen, in der Tradition von Ebbinghaus zu sagen, menschliches Lernen lässt sich sinnvollerweise als Assoziationslernen von sinnlosen Bedeutungen bewältigen. Ja, und da kann man auch sehen, dass natürlich Menschen das besser können und andere Menschen noch besser können, und so weiter und so fort. Und dann, das war der eine Punkt, wie kriegt man eigentlich in diese sozusagen unterschiedlichen Argumentationen irgendwie eine Art von Ordnung rein, um das in seinem Geltungsbereich bestimmen zu können. Es geht eigentlich um die Frage des Geltungsbereichs solcher Lernkonzeptionen. Das zweite war, das Problem des Biologismus, nämlich, dass man beispielsweise sagt, also mit Udo Lindenberg, wozu sind Kriege da? Also die Frage umformulieren, warum sind sie da? Und dann kann man evolutionsbiologisch sagen, weil der Mensch eben kriegerisch ist, weil er einen Aggressionstrieb hat. Und dann war die Frage die, was ist eigentlich genau mit Aggression gemeint? Dann stellte man fest, wenn man jetzt in die sozusagen Phylogenese reingeht, dass es nicht eine Aggression als solche gibt, sondern dass Aggression immer an bestimmte Funktionskreise gebunden ist. Also Beuteverhalten, also Aggression vom Fuchs hin über den Hasen, oder Revierverhalten, Aggression untereinander, innerartlich zur Vertreibung welcher anderen Leute. Dritte fällt mir gerade nicht ein, ist auch jetzt egal. Jedenfalls, also dass Aggression sozusagen in Funktionskreise eingebunden ist und kein allgemeines Konzept ist. Sex und, etc. Ja. Sex, oder? Rivalität, bitte. Ja, Rivalität, Revier und Fortpflanzung. Ja, okay, genau. Ja. Jedenfalls, dass dann die Argumentation, dass dieser sozusagen Aggressionsbegriff selber eine völlig leere und falsche Abstraktion ist gegenüber dem, was in der Evolution tatsächlich passiert ist, ist ja sozusagen eine nicht ganz unwichtige Erkenntnis, und das Problem sozusagen evolutionstheoretischer Überlegungen zur Kriegsbegründung ist eigentlich eine Überschreitung dieses Geltungsbereichs. Und jetzt war sozusagen die Frage, wie kann man es eigentlich hinkriegen, quasi auch mit den Mitteln der Biologie, aber auch mit der Frage von Natur und Gesellschaft, so eine Sache zu klären, dass man Argumente dagegen hat, dass sozusagen der Überfall auf die Sowjetunion was anderes ist als eine Revierverteilung zwischen Füchsen. Ja. So, das ist natürlich irgendwie in gewisser Weise schon klar, aber wenn man in die Zeitung reinguckt, dann wird man das immer wieder sehen. Also der Eibelsfeld, der hat noch zu der Zeit, als ich eine Vorlesung gemacht hat, der gesagt hat, dass man bei Ratten sehen kann, dass eben Ratten auch die andere Ratten vertreiben, und das wäre eben auch, wenn jetzt also hier letzten Endes sozusagen ständig Ausländer reinkämen, dann wären das auch irgendwie Fremde, und dass die Leute dann irgendwie die da raushaben wollten, das wäre ganz natürlich, das würde man an der ganzen Natur sehen. Und das sind natürlich so idiotische Vorstellungen, als wenn man meint, den bürgerlichen Staatsbegriff sozusagen mit dem Ameisenstaat vergleicht und dann sich wundert, dass die Bienenkönigin Eier legt und die Königin von England aber nicht. Also das sind dann so eine Sache, die, das ist, wenn man das ins Absurde treibt, wird das sofort klar, aber wenn das auf eine normale Weise funktioniert, und die normalen Argumente sind nicht, und die ganzen Bemühungen laufen meines Erachtens wirklich darauf hinaus, in diesen Fällen möglichst empirisch fundiert argumentieren zu können. So, und jetzt hab ich jedenfalls versucht, auch deutlich zu machen, klar, Hausmann auch, aber in meiner Darstellung habe ich es nochmal besonders hervorgehoben, dass diese ganze Rekonstruktion natürlich nicht eine Ableitung ist, sondern der Versuch der Ordnung sozusagen zum Teil chaotisch angeordneter empirischer Befunde und so weiter und so fort, dass viele, viele Dinge dabei von massiven, bloßen Hypothesen ohne empirisches Material überbrückt werden, dass das sozusagen die Schwäche dieses empirischen Vorgehens ist, dass wenn du jetzt auch mit diesen Flügeln dann irgendwann mal kommst, also ich kümmere mich jetzt auch nicht richtig mit Flügeln aus, wenn das so ist, dass die sozusagen biologische Funktion bei Schmetterlingen, die natürlich nicht zum Menschen hinführende Evolution sind, wenn das jetzt sozusagen... Wenn das jetzt falsch ist, sozusagen das auch Flügel zu nennen, weil das keine homologe Beziehung ist, was wahrscheinlich stimmt, dann muss man dafür einfach ein anderes Wort haben. Dann ist das ein Alltagsbegriff mit den Flügeln, dann müsste man dazu eben was anderes sagen. Der zentrale Punkt ist ja nur, dass klar ist, dass es nicht diese Analogie ist. Na klar, Analogie ist klar, das machen irgendwie so. Oder man kann dann eben auch sagen, ne, also Spinnen und Giraffen sind langbeinige Tiere und Dackel und Krokodile sind kurzbeinige Tiere. Das sind so typische Analogien, die mit dieser Art von Homologien eigentlich nichts zu tun haben. Und jetzt finde ich, der Punkt ist meines Erachtens der, oder wo ich jetzt nachfragen würde, würdest du sagen, dass dieses Verfahren generell zu sehen, kriegt man das auf eine Weise angeordnet, dass man Biologisierungen sozusagen, also das ist der zentrale Punkt meines Erachtens, kriegt man Biologisierungen sozusagen auf eine andere Weise besser zurückgewiesen, oder wo sind konkrete Fehler bei diesen Sachen, oder so, wo sind Behauptungen aufgestellt, wo man sagen muss, dass sie eigentlich nicht tragfähig sind oder wo ergibt sich aus der ganzen Methode, dass es falsch ist. Und nochmal diese Frage mit dem Lernen, also Bedeutungslernen und SR-Lernen, das ist ja schon irgendwie ein relativ wichtiger Punkt, dass man sagen kann, also die ganze SR-Lernen ist eben kein Spezifikum des Menschen, das können alle möglichen anderen Tiere. Und wenn jetzt diese Keas, wie die heißen da in Neuseeland, also ungeheuer schlau sind, dann ist das ein empirisch interessantes Phänomen, aber zur Erklärung dessen, was wir können, vergleichsweise uninteressant, nicht weil die Neuseeland sind, sondern weil die eine völlig andere Art von Entwicklung durchgemacht haben. So, und für mich ist jetzt einfach sozusagen, ich nehme ja ernst, was du sagst, aber ich kriege, das wird auch darauf schriftlich reagiert, aber ich kriege noch nicht die Backen jetzt. Was das eigentlich soll. Doch, das kriege ich auch schon, dass man so eine Sache methodologisch untersucht. Aber ob nun wirklich daraus kommt, dass du sagst, entweder die Fragestellung ist überflüssig oder man muss die Lösung dieser Fragen, um die es geht, anders machen und kommt dabei besser weiter. Denn das ist ja ein bisschen eine Frage, was da warum kommt. Ich würde sagen, es gibt tatsächlich auch tatsächlich schon in der GdB zwei Begründungen, warum diese naturhistorische Analyse sein soll. Die eine ist tatsächlich, um das menschliche Spezifikum herauszuarbeiten, um genau zu fragen, auf welchem Spezifitätsniveau bewegen wir uns eigentlich gerade, wenn wir irgendwie Rattenversuche machen und welche Aussagekraft hat die. Da würde ich sagen, das ist ein prima Projekt. Die zweite Begründung, die irgendwann nicht mehr so ganz auftaucht und eher verschämt so weggepackt ist, weil es ein bisschen zu normativ ist, ist noch bei Ute Rusterkamp drin, zu sagen, wir brauchen einen Begriff von menschlicher Natur, um sagen zu können, diese Verhältnisse sind unmenschlich. Zurückgenommen, der Begriff ist genau. Mittlerweile revidiert, ja. Okay. Aber ein bisschen steckt ja immer noch drin, zu sagen, wir brauchen einen Begriff von menschlicher Natur, um, also das ist die zweite Begründung, um sozusagen abheben zu können, was ist gesellschaftlich geformt und was ist sozusagen natürliche Grundlage, um das trennen zu können. Also ich würde das nicht mehr sagen. Ich habe das auch früher geschrieben, ich glaube, dass das falsch ist, weil man es gar nicht trennen kann. Das ist genau das Problem. Also die Vorstellung, dass wir so eine magische Fähigkeit haben, also sozusagen für den Rest der Welt gilt, dass natürliche, gesellschaftliche und individuelle Dimensionen quasi immer nur vermischt auftreten und dann ziehen wir unsere Kategorien aus dem Hut und können das also auf einmal differenzieren. Ich würde sagen, das war ganz weg. Also ich würde diese Auffassung nicht mehr vertreten, obwohl ich sie vertreten habe, finde ich falsch. Genau, aber das ist eigentlich auch nur das, worum es mir geht. Also wenn ich sage, da werden Kategorien aus der Natur gewonnen sozusagen in diesem Prozess von Aufsteigen an diesem Ast und dem Ordnen und dann habe ich irgendwann den Menschen ohne Gesellschaft und dann überlege ich mir, also ich habe einen Menschen mit Abstraktgesellschaft, das ist dann in Kapitel 6, ne, oder? Ja. Genau, und dann gucke ich, okay, wie sieht es jetzt aus und dann kann ich sozusagen ordnen, was sind die Formationen und so weiter. Und diesen Gang der Kategorienentwicklung wollte ich in Frage stellen und sagen, sind die Grundbegriffe der kritischen Psychologie tatsächlich aus der Naturgeschichte entwickelt, wie es sozusagen behauptet wird, oder wird sozusagen anhand der Naturgeschichte eigentlich nur Grundbegriffe, die man vorher schon im Kopf hat, plausibilisiert und dann gesagt, wir haben sie aus historisch-empirisch entwickelt. Das ist ja der Begriff vom historisch-empirischen Vorgehen. Also vielleicht kommen wir daher nochmal, was? Sagt sich dahin, ich wollte nur sagen, haben die Leute. Ja, bitte. Also das bin ich jetzt gerade in den Standpunkt, ich versuche das gerade nachzuvollziehen. Du hast jetzt sozusagen gesagt, es ist eigentlich die ganze Frage, ob diese dialektische Methode irgendwie wirklich auf den Gegenstand hinhaut, den man versucht. Irgendwie. Dass es manchmal total sinnvoll ist, das anzuwenden, irgendwie, steht außer Frage, aber dass man irgendwie eine größere Sensibilität gegenüber dem Gegenstand braucht, ob da jetzt diese Methode, die dialektische Methode tatsächlich hinhaut. Oder ob sich eigentlich eine ganz andere Analyse sich dahinter verbirgt und nur dialektisch gelabelt wird. Genau. Also, ne? Und ich finde dann an einem Aspekt total interessant, weil ich fand auch immer, dass er jetzt Moos in seiner Einführung ja schon ein bisschen relativiert, aber ich fand das auch gerade eine Grundlegung durch die Trennung der Ebenen, die Moos am Anfang erwähnt hatte, ziemlich strikt irgendwie. Dass sozusagen die Kategorien einmal entwickelt, aktuell empirisch eigentlich nicht belegbar, widerlegbar sind, und so weiter, weil sie ja den empirischen Inhalt überhaupt erst strukturieren, die Wahrnehmung des Inhalts und so weiter. Das kam immer so ein bisschen kantianisch transzensusmäßig vor, irgendwie. Dass man da, also dass es überhaupt keine Verbindung zueinander hätte. Das heißt, sozusagen jetzt in der Einführung steht ja auch schon drin, dass natürlich, wenn die Kategorien irgendwie gar nicht hinhauen, oder wenn man in der Praxis, was ja durchaus passieren kann. Also ich kann natürlich für die Praxis völlig unbrauchbare Kategorien entwickeln, was ich ja in der Praxis merke sozusagen. Und dann ja schon nochmal fragen kann, was ist denn da schiefgelaufen in den Kategorien? Und genauso natürlich auch in den weiteren Ebenen. Also wo ich ja irgendwie, wenn ich den dialektischen Materialismus erstmals meine Philosophie nehme irgendwie und damit an den Gegenstand rangehe, dann kann natürlich trotzdem auch da, können da Widersprüche auftauchen und so weiter, die ja eine Rückwirkung haben irgendwie auf die Theorie. So, das finde ich einen interessanten Aspekt, aber was ich noch nicht verstanden habe, ist tatsächlich dann, was sind jetzt die konkreten Punkte? Also das war blieb entweder ganz abstrakt, was du gesagt hast, wo du sagen würdest, da ist der Gegenstand, sozusagen den Gegenstand sollte man eigentlich nicht direkt erfassen, sozusagen. Weil zum Beispiel, oder es war halt so konkret, dass es aber auch nicht so mit der Gradientenorientierung zum Beispiel, das schließt ja die dialektische Analyse nicht aus, dass dann nicht auch natürlich so eine Orientierung sozusagen irgendwie mitläuft, weil die ist ja natürlich in den Prozessen auch aufgehoben. Das wird ja genau an der Gradientenorientierung gezeigt. Auf dem menschlichen Niveau ist natürlich auch das aufgehoben in dem Sinne, dass der Mensch sich auch dazu verhalten hat. Also von daher, dass natürlich immer im Verhältnis zueinander steht. Man natürlich auch irgendwie ist ja nicht heiß, wenn ich einen qualitativen Sprung mache, dann springt er gleich alles mit. An den Sachen, die ich gerade untersuche, ich meine, die Hände ja zum Beispiel nicht, so, die sind da vielleicht nicht mitgesprungen oder was auch immer. Also das sind ja tatsächlich konkrete Analysen, wo man auch ganz konkret gucken muss, was sich dadurch entwickelt und so weiter, was so in der Grundlegung ganz gut gemacht ist. Deswegen nochmal meine Frage, wo denkst du jetzt konkret, ist diese dialektische Methode verfehlt oder gar nicht angewendet worden, sondern in Wirklichkeit was anderes? Ich schiebe nochmal ein anderes Argument vor, um dann sozusagen zu dem Beispiel zu kommen, was so. Also das Problem an dieser Rekonstruktion besteht ja darin, dass, also Grundidee ist wieder das von den Vorbegriffen anzusetzen, dann im Durchgang durch die Phylogenese sozusagen diesen Begriff so anzureichern, dass ich tatsächlich also den Begriff vom Gedankenkonkretum nachher habe. Und und was am Ende entwickelt werden soll, ist erstmal ein Begriff von allgemeinmenschlicher Natur, von der dann eben das andere abhebbar ist. Das ist das Programm der GdP, auch wenn Morus sagt, dass davon hat er sich verabschiedet. Ne? Also, genau. Und jetzt habe ich ja das Problem, dass mein Vorbegriff schon nicht der vom Allgemeinmenschlichen ist, sondern der aus der bürgerlichen Gesellschaft. Und jetzt ist die Frage, weil was fülle ich eigentlich in die Rekonstruktion? Was suche ich da? Und wie fülle ich es nachher? Und jetzt kommt mein Beispiel. Zum Beispiel diese Geschichte zu sagen, ich möchte kategorial aufschließen, in welchem Verhältnis Erkenntnis, Kognition und Emotion steht. Jetzt habe ich wieder dieses Ding mit der Gradientenorientierung ganz am Anfang, wo die Bedeutung, also das warme Wasser unmittelbar Nahrung bedeutet oder also unmittelbar hinbewegen bedeutet, und dann habe ich die Ausdifferenzierung zu den Zuständen, über die das vermittelt ist, interne Zustände, je nachdem, ob ich im Paarungsmodus bin oder nicht, als Stichlingsweibchen gehe ich auf rote Flecken an der Männchenbrust ab oder eben nicht. Und jetzt ist ja die Frage, okay, wie ordne ich das denn kategorial nach der Methode von Holzkamp? Und der ist da auch nicht ganz einheitlich, deswegen wurde ihm ja auch häufig vorgeworfen, sozusagen kognitivistisch zu sein, das Emotionale zu unterschätzen, halte ich persönlich für eine Fehllesart. Aber es wäre sozusagen an dieser Stelle der Differenzierung möglich zu sagen, naja, Orientierung ist ja vorrangig, weil Gradientenorientierung war vor der Wertung. Oder ich sage, nein, nein, da fällt Wertung und Orientierung in eins und differenziert sich an der Stelle auseinander. Und sozusagen beide Sachen sind sozusagen irgendwie möglich in dieser Rekonstruktion so darzustellen. Und es kommt dann darauf an, was ich am Ende zeigen will, wie ich es dann darstelle. Und genau, und das wäre der Punkt, wo ich sage, da muss man aufpassen, dass da nicht an manchen Stellen in dem Buch Biologismen von links drin sind, weil sozusagen die Idee von einem Menschen, von Menschen, die sozusagen fähig sind, also deren natürliche Anlage sie befähigt, eine befreite Gesellschaft zu machen, weil ich so hoffe, dass es sich mit Menschen so verhält, dass ich natürlich auch auf der Suche bin. Und das ist schwieriger herauszufinden, solche Rückprojektionen in die Biologie zu identifizieren, als zu sagen, ja, da werden gerade bestehende Verhältnisse naturalisiert. Wenn nur eine Hoffnung naturalisiert wird, ist es nicht so offensichtlich. Und da würde ich sozusagen aufpassen. Wobei das jetzt tatsächlich nirgendwo steht in der Geschichte. Also das ist jetzt deine Assoziation dazu, die Rückprojektion der befreiten Gesellschaft, weil das wird da ja explizit nicht gemacht. Ich meine, das finde ich ist ja das Interessante oder beziehungsweise das, was so schwierig zu denken ist, dass man sozusagen die Gesellschaftlichkeit des Menschen immer bedeutet, dass man sie als sozusagen Grundausstattung denken muss, aber niemals sehen kann, sondern immer nur, ich habe es heute Morgen schon mal gesagt, in ihrer Wirklichkeit, in den bestehenden gesellschaftlichen Verhältnissen. Und da ist, also da mag es vielleicht romantische sozusagen Freunde der kritischen Psychologie geben, die das behauptet haben, aber meines Wissens, also ist das nicht innerhalb, zumindest kenne ich das nicht sozusagen. Und ich wollte eins noch sagen zu dieser Trennung der Ebenen mit diesem Philosophie-Zeugs in der ersten, also Philosophie und so weiter. Ich finde einerseits, ich meine, Teile davon sind ja nun mal geschrieben in der Hoffnung, man könnte es in der DDR veröffentlichen, das Buch ist, hat nicht geklappt. Ich finde auch, dass das sozusagen gerade diese Aufteilung, ich bin mir auch nicht sicher, warum, also ich habe immer den Eindruck, diese Punkte werden immer viel stärker rezipiert als zum Beispiel die Rolle der Kapitalanalysen, die dann später im Buch kommen. Das finde ich sozusagen von der Wichtigkeit würde ich persönlich es andersrum sehen sozusagen. Also auf der anderen Seite denke ich mir manchmal bei diesen, an diese Ebenen denke ich zum Beispiel manchmal an Streitigkeiten, wenn es sozusagen Auseinandersetzungen im Marxismus, über Marxismusverständnis zwischen kritische Psychologie und oder Hochschule und Heinrich geht, wo ich immer denke, ja okay, also wenn man sagt, Dialektik kann es aus grundsätzlichen Überlegungen her nicht geben, weil die Überlegung, etwas kann etwas sein und gleichzeitig nicht sein, ist sozusagen nach mathematischen Begriffsdefinitionen Schwachsinn. Deshalb können wir hier nicht weiterreden. Also das ist sozusagen sehr verkloppt, sozusagen Michas Position. Da ist dann halt eine Grenze. Also was soll man da noch reden? Da kann man ja nicht sagen, ich kann es aber beweisen, sondern das ist sozusagen eine Frage, hat man so ein bestimmtes gemeinsames Denkwerkzeug oder teilt man es halt nicht? Und das finde ich, insofern finde ich es dann doch wiederum in manchen Streitigkeiten weniger klotzig mit diesen Ebenen, aber doch immer mal wieder ganz interessant sozusagen, dass man solche Punkte dann in der wissenschaftlichen Diskussion halt auch festhalten muss. Man sagt, okay, wir sind ja an dem Punkt, wo wir nicht weiterkommen und zwar aus folgenden Differenzen heraus. Und das ist ja, finde ich, auch jetzt, wenn man mal auf die Geschichte der Psychologie blickt, sozusagen, wäre ja auch schon mal was, wenn man irgendwie festhält, sozusagen, wo kommt man aus welchen Gründen nicht weiter, welche statt das, wie das jetzt so ist, schick immer in diesen Büchern ist, ist sozusagen die Behavioristen haben in den 50er Jahren irgendwie gespürt, dass es doch nicht so ist und dann sind sie alle Kognitivisten geworden. Ich meine, so war es halt nicht. Aber so, das finde ich, ist die eine Sache. Dann wollte ich aber noch mal ganz kurz über diese Trennung, also sozusagen das, dieses, was du jetzt gesagt hast, Moritz, mit dem ich sag das nicht mehr. Ich würde es ja ein bisschen in Zweifel ziehen, dass du das nicht mehr sagst. Weil in dem Moment, wo du argumentierst, dass man sozusagen mit diesen Begriffen oder mit dieser phylogenetischen Methode sozusagen sagen kann, Krieg ist keine biologische Grundausstattung des Menschen, sondern ist sozusagen aus konkreten Verhältnissen zu erklären, ist es doch genau das, was das Zentrum dieser Argumentation ausgemacht hat. Dass man sozusagen die analytische, natürlich nicht reale, sondern das sozusagen gedanklich trennen kann zwischen was ist sozusagen, wo kann man sagen, das ist sozusagen gattungsspezifisch und wo ist was, wo man die Analyse darauf richten muss, wie die gesellschaftlichen Verhältnisse strukturiert sind und welche Handlungsmöglichkeiten, Behinderungen und so weiter, Bestechungsmethoden und sonst was sozusagen darin so funktionieren, dass Menschen bereit sind, sich zu Millionen in den Krieg zu stürzen. Das ist eine andere Frage dann. Und das ist, also mir jenseits dessen weiß ich, vielleicht habe ich es immer falsch verstanden, aber weiß ich nicht, was das sonst sein soll, diese Trennung, aber die wird ja nach wie vor andauernd gemacht sozusagen. Und zwar sinnvollerweise, finde ich, weil das ist ja nun mal das zentrale Argument gegen genau das, was jetzt im Moment wieder in Mode kommt. Das heißt, die Leute gucken sich um und sagen, was könnten wir als nächstes erklären an menschlichen Verhaltensweisen? Ah, so viele Leute mögen Süßigkeiten. Damals in Neandertal war es so, dass rote Beeren süß waren und außerdem die einzige Vitaminlieferanten. Und deshalb ist das sozusagen evolutionär funktional und peng. So, und, also, und da kann man ja sagen, ja okay, so läuft es halt nicht. Aber das... die Gummibärchen der Neandertaler mit Vitamin an die Reise. Aber, also, Punkt. Insofern ich sagen finde ich würde, das ist ein schlechtes Beispiel, weil das noch eine gewisse Plausibilität hat, zu sagen, dass das phänomenal vielen Menschen süße Sachen als angenehm erscheinen, kann tatsächlich ein adaptiver Vorteil gewesen sein, könnte auch bei Tieren vorkommen. Ja, aber jetzt sage ich dir, jetzt gibt es zwei andere Hypothesen. Die einen, die sagen, es ändert an die Muttermilch, dann kommen die anderen und sagen, wieso wollen wir eigentlich immer zur Muttermilch zurück? Und dann ist die dritte Möglichkeit, dass es damit zu tun hat, dass die meisten Menschen in ihrem Leben keine freie Verfügung über ihre Süßigkeiten hatten zu der Zeit, als sie ihnen am wichtigsten waren und dass sie seitdem irgendwie drauf gehuckt sind und nicht mehr runterkommen. Und jetzt kann man sagen, okay, also was ist die These sozusagen, wo man am meisten mit anfangen kann zumindest, aber okay, Punkt. Bin ich dran? Also genau, Moritz, können wir das so machen jetzt nur mal ganz kurz unter uns, wenn sich jemand meldet das, oder selber meldet, sich einfach auf den Zettel schreibt, weil dann, ich will gar nicht diese Funktion haben, dass ich jetzt die... Okay. Genau, deshalb können wir es an den Zettel, die Funktion geben. Okay. <Jeder nimmt. lacht> ja, ein paar Sachen, ich will es auch versuchen, möglichst kurz hinzukriegen. Also was ich meine, dass man sozusagen diese Ebenen nicht trennen kann, damit meine ich, dass man nicht positiv an empirisch beobachtetbarem Verhalten sagen kann, das ist daran Natur, das ist daran gesellschaftlich, das ist daran kapitalistisch. Das soll ich sagen, das kann man nicht, das habe ich aber früher geschrieben, das ist aber falsch. Also habe ich nicht nur ich geschrieben, haben auch andere geschrieben, finde ich das nicht gut. Und zwar, weil ich der Auffassung bin, dass die Argumentation, die jetzt natürlich dahinter steckt, eigentlich nur tauglich ist, um Behauptungen über die Natürlichkeit vorfindlichen Verhaltens zurückweisen zu können, begründet zurückweisen zu können. Also insofern würde ich ja recht nehmen, was immer sagt, also der Krieg ist sozusagen der Natur des Menschen angelegt, dass man dann sagt, bitteschön, wo hast du das eigentlich? Also wenn man dann sagt, der Krieg ist in der Natur des Menschen, dass man dann sagt, wo hast du das eigentlich her? Wie kommst du dazu? Ja, oder wie ich das letztens eine Semesterarbeit hatte, dass Nation gehört zur Natur des Menschen, solche natürlich an die Quellen, da können wir weiterreden. Dass man solche Sachen irgendwie zurückweisen kann, das scheint mir auch die sozusagen analytisch sinnvolle und sozusagen auch politisch wertvolle Argumentation zu sein, aber nicht eben zu sagen, ich kann an dem Verhalten zeigen, das ist das, das ist das, das ist das. Ja? Oder man wird irgendwie trivial, also ich in die Mensa natürlich ist, dass ich irgendwie Stoffwechsel habe, Essen ist sowieso und dann komme ich sozusagen die kapitalistische Form oder was ist die Mensa oder wie auch immer, bringt am Ende weiter. So was hast du früher geschrieben? Nee, sowas nicht. Ich wollte jetzt nur einem blöden Beispiel sagen, wie blöd das ist, was ich geschrieben habe. So, jetzt aber nochmal zu der Frage, also diese Auseinandersetzung mit logisch-empirisch und so, das war ja die Auseinandersetzung mit, jetzt habe ich den Namen, den ich eben gesagt habe, gerade im Kopf. Heinrich. Nenne nicht mit Heinrich, sondern im Argument Bischof. Da ging es um die Frage, Argument 76 war das. Da ging es um die Frage, dass inwieweit diese logisch-historische Analyse nur eine Entfaltung quasi so einer Art Sachlogik ist oder inwieweit dabei empirische Momente eingehen. Und das war der Kern dieser Auseinandersetzung, weil das von denen bestritten wurde mit diesen empirischen Momenten. Was ich jetzt nochmal sagen will, dass ich finde, dass du mit dieser Zirkularität im Prinzip recht hast. Frage natürlich von einem bestimmten Vorbegriff aus und strukturiere damit auch in gewisser Weise meine Suche und finde an Dimensionen, ich finde das nicht das wieder, aber an Dimensionen schon. Also beispielsweise, ich wollte nur sagen, mit diesem Lernallgemeinen Begriff, also Lernen ist nicht der allgemeine Begriff, sondern Lernen ist die Dimension, auf dem das Ganze passiert. Das wäre die Dimension, nochmal ein allgemeiner Begriff, das wäre jetzt aber egal. Aber dass man sozusagen, dass das eine Art von zirkulärer Bewegung ist, ich glaube, da kann man nicht sehen sagen. Das heißt, die einzige Frage ist dann die zu gucken, erstens ist der Ausgangspunkt vernünftig oder ist der Ausgangspunkt nicht vernünftig und sind dann die Prozesse der Rekonstruktion, die ja im Wesentlichen eine Anordnung schon vorfindlichen interdisziplinären Materials ist. Ist es sinnvoll oder ist es nicht sinnvoll? Sind die Lücken zu groß? Sind die Behauptungen zu gewagt? Oder werden die, sozusagen die Ergebnisse durch neuropaläontologische, biologische und sonstige Forschung obsolet? Ja? Also beispielsweise wird es sicherlich eine ganz interessante Lektüre sein für Leute, die sich für solche Sachen interessieren, ist, was in der Arbeit von Vanessa Lux, die sie wahrscheinlich jetzt im April irgendwie veröffentlichen kann, jetzt die Disputation ist wahrscheinlich im Dezember, dass sie da sagt, wie verhält sich eigentlich die Entschlüsselung des menschlichen Genoms, die es ja noch nicht gab, als die sinnliche Erkenntnis geschrieben worden ist, Grundlegung der Psychologie, Naturgeschichte des Psychischen, wie verhält sich eigentlich diese Auflösung des Genoms zu dieser sozusagen synthetischen Evolutionstheorie und den Sachen, die daraus gekommen sind. Ich will jetzt nicht sagen, wie es sich verhält, weil es ziemlich kompliziert ist, aber es ist eine ausgesprochen interessante Frage, und inwieweit das Konzept der gesellschaftlichen Natur in der Weise erhalten bleiben kann, wie wir es jetzt diskutieren, ist ein bisschen fraglich. Auch die ganze Frage der Gattungsallgemeinheit muss man sehen, kann die Vanessa besser sagen als ich, also ich war mit dem Übersetzen beschäftigt. Also das will ich nur andeuten, da sind sicherlich noch einige Sachen, kommen da auf uns zu, wo man da so ein bisschen auch neue Sachen denken muss. Aber klar ist es schon, also ich will das klar sagen, das ist ein zirkuläres Moment drin. So, und damit hängt eben sehr viel davon ab, es ist übrigens einer der Punkte, können wir auch ein neues Fass aufmachen. Man hätte natürlich zum Beispiel sagen können, wir gehen von den Geschlechtsunterschieden in der bürgerlichen Gesellschaft aus und gucken, wo kommen die her. Das hat Klaus Holzkamp deswegen nicht gemacht, weil er gesagt hat, weil er dann von vornherein was Gesellschaftliches quasi naturalisiert, weil er das nicht will. Er will nicht sozusagen sagen, ich habe hier Geschlechtsunterschiede, jetzt gucke ich mal, wo sind die eigentlich biologisch begründet, und dass das sozusagen so ist, während das Begriffe wie Lernen und so was völlig anderes ist. Also das heißt, da sind auch Vorentscheidungen drin, und man kann auch sagen, wenn man von anderen Vorbegriffen ausgegangen wäre, wäre man wahrscheinlich zu anderen Resultaten gekommen. Also da kann man, da weiß die Maus keinen Faden ab, das ist so. Ja. Dann wäre aber die Ebene der Kritik meines Erachtens dann die, also wenn man sich auch dazu fahren einlässt, zu sagen, man hätte von anderswo aussehen müssen. Und ich kann auch dir sagen, was Klaus Holzkamp dann gesagt hätte, dann hätte der gesagt, da machen wir. Und dann gucken wir, was dabei rumkommt. So, und das kann man ja eigentlich nur, weil ich weiß, dass das ein Totschlagargument ist, will ich das jetzt nur zitieren und nicht bringen. Aber letzten Endes, letzten Endes ist es aber so. Letzten Endes ist es so. Gut, das war's. Also da war eine Meldung. Genau, es hatte sich der Herr mit dem weißen Shirt Eckart gemeldet und dann der andere Herr mit dem weißen Shirt. Was ich der erst Diskussion, insbesondere vorhin, entnehme, ich will es mal einfach sagen, ist, dass es gar nicht so wichtig ist, wie man zu den Kategorien kommt und woher die kommen, sondern das fiel so ein bisschen fast im Nebensatz, ich würde mal kurz gesagt, stimmt das oder funktioniert das? Oder, dann kam später, wir brauchten es. Mir schien jetzt eher, dass der Schwerpunkt oder was wichtiger ist als dieses Woher und wie die Kategorien im Zusammenhang stehen, wichtig ist, was sie für einen Nutzen haben, wozu man sie braucht. Und wenn ich da jetzt weiterfrage, dann heißt es, ja, wenn ich Wissenschaft mache, dann will ich ja auch einen Gewinn haben. Ich will mehr Wissen als im Alltag, mehr besseres Wissen als im Alltag haben. Und das ist ja auch ein Grund, weshalb man Kategorien bildet. Wenn das aber so befasst wird, dann kann ich sagen, ja, dann nehme ich mir die nützlichsten Argumente und Kategorien her und baue darauf Wissenschaften auf. Das wäre natürlich auch ein bisschen verkürzt. Und deswegen frage ich, Wie grenzt man sich dagegen ab, gegen die angesichts der Problematik, die ja gesagt wurde, man kann nicht bei Null anfangen. Es sind zirkuläre Dinge da, man muss irgendwo anfangen und kommt auch auf diese wieder zurück. Man muss sich anschließen an etwas, was vorhanden ist. Diese ganzen Probleme versucht Wissenschaft generell sozusagen auszuschalten, indem gute Methoden gesucht werden, auch schlimme Methoden teilweise. Und das, was das Beste ist, das wird dann mainstreammäßig auch verkündet. Das waren und sind die naturwissenschaftlichen Methoden. Dem versucht man sich anzugleichen. Und daher kommt diese ganze Dynamik. Meine Frage ist jetzt schon, auch mit der Abgrenzung, wie grenzt sich dann sozusagen dieses Konzept der kritischen Psychologie zu ihren Kategorien zu kommen, meinetwegen ab von Phänomenologie, außer dass hier auch als allgemeine Entwicklung die Dialektik angezogen werden. Ich weiß, da gibt es einen Aufsatz von Wolfgang auch dazu, den ich kenne, aber vielleicht kann es jemand knackig sagen. Und solche Abgrenzungen werden mir auch mal wichtig. Also, erst die nächste Frage oder die kurze, knackige? Nochmal die knackige Antwort. Ich hoffe, auch wenn du... Genau, also du stehst auch hier auf dem Nächsten. Du stehst auf dem Nächsten hier. Ja, ich will aber nicht ihm antworten. Ich bin darauf nicht vorbereitet. Ja. Mit der Phänomenologie. Vielleicht kannst du das machen. Rekonstruktives Geschäft. Ich bin doch vorbereitet. Ja, du wolltest auch antworten. Genau. Ja, also, das Verhältnis zur Phänomenologie ist, bei Phänomenologie geht es ja sozusagen darum, die Strukturmomente zu entziffern, wie wir so in der Welt sind. Also wie erscheint mir Welt je subjektiv? Und da sagt Holzkamp in diesem Aufsatz, das sind sozusagen unhintergehbare Voraussetzungen, ist quasi ein Minimalstandard, wie Logik ein Minimalstandard für Wissenschaft ist. Zu sagen, ich muss wenn ich keine Kategorien habe, die sozusagen das phänomenologische Erleben und diese ganzen Strukturmomente nicht beinhaltet und berücksichtigt, dann ist meine Theorie zu dünn. Und deswegen funktioniert auch die Phänomenologie in der Weise dann zu sagen, naja, Behaviorismus fällt da ja mal hinter zurück. Also da taucht das phänomenale Erleben nicht auf und deswegen kann ich an der Phänomenologie als Prüfstein auch Behaviorismus zurückweisen. Aber Holzkamp und die kritische Psychologie geht ja weit über die Phänomenologie hinaus, weil Phänomenologie immer das Problem hat, individuumszentriert zu sein, zu sagen, was bedeutet mir jeweils was und nicht sagen kann, was ist aber objektiv der Fall. Also es ist ja der Unterschied zwischen objektive gesellschaftliche Struktur und wie sie mir je individuell erscheint und wie ich mich als Bedeutung erscheint und wie ich mich dann dazu verhalte. Ja, und da kommt dann eben doch, zusammengefasst. Kommt doch der methodologische Unterschied dann eben rein, dass das, was unserer Erfahrung gegeben ist, quasi expliziert wird, während die Kategorien der kritischen Psychologie rekonstruktiv gewonnen werden müssen und nicht durch eine reine Explikation des Jetztseins erschlossen werden können. Das heißt, wie ist es dazu gekommen, dass das eigentlich hat sie entwickeln können, dass das, was die Phänomenologie als quasi Minimalwissenschaft intersubjektiver Erfahrung thematisiert. Also das ist jedenfalls ein Unterschied, den der da aufmacht. Jochen. Ja, ich kann jetzt noch mal besser nachvollziehen, dass den Punkt, den du am Ende noch mal so zusammengefasst hast. Ich kann auch nachvollziehen, dass das in gewisser Weise beunruhigend ist. Für mich ist es besonders an bestimmten Stellen beunruhigend, die zum Beispiel von Volker Schulrich benannt wurden. 3,6 Millionen Jahre lang gibt es Werkzeuggebrauch. Mittelbedeutung, aber keinen qualitativen Sprung. Warum nicht? Oder wenn sich dann nach der Mittelbedeutung des Werkzeugsgebrauchs der Dominanzumschlag vollzieht, dann gibt es die Möglichkeitsbeziehung, die doppelte Möglichkeit, sich zur Welt, sich zu anderen zu verhalten. Und dann ist es plausibler anzunehmen, dass dieses Verhalten zu anderen begründet ist, nicht bedingt. Aber an der Stelle greift Holzkamp eigentlich auf phänomenologische Bestimmungen zurück. Das geht nicht aus dieser historisch-empirischen Analyse, wo dann die Funktionalhistorie eben ihr Ende hat, hervor. Das ist eine Argumentationsweise. Insofern könnte ich das nachvollziehen. Und jetzt habe ich verstanden, wenn man sagt, okay, das ist eine Art von Voraussetzungsbewusstheit, die er nicht hatte, wie die Phänomenologen sagen, dann findet er das, wie er was erfinden will. So könnte man ja jetzt an der Stelle argumentieren, das heißt, man lässt den ganzen historisch-empirischen Teil weg, argumentiert ab Intentionalität, macht dann die Alternative auf und kommt bei der Gesellschaftstheorie an und an von Allgemeinerungsmodell. Also man macht sozusagen die GdP ab 6. Kapitel, ja, und dann kommt man bei einem Verallgemeinerungsmodell an, so ähnlich wie wir es haben. Aber weil ja auch gefunden werden soll, menschliches Handeln oder Verhalten ist nicht bedingt, sondern Handeln ist begründet. Das wäre eine zum Beispiel für mich anschaulich. Das andere, was ich allerdings, ich würde jetzt dagegen einwenden, es ist, glaube ich, nicht so, dass Werkzeugherstellung etwas spezifisch Menschliches ist, weil ich das finden wollte, sondern weil es so ist und weil ich empirisch belegen kann, dass es tatsächlich bei anderen Arten so nicht vorkommt. Auch die Produktion von Werkzeugen oder das Verschriftlichen von Wissen, die Erfahrungsweitergabe eben nicht durch Imitationen, sondern zum Beispiel durch symbolgehaltige Sachen, ist ja was anderes. Trotzdem finde ich deine Frage nochmal spannend. Wenn man diesen Zweig der historisch-empirischen Analyse nochmal aufnehmen wollte, wer soll das machen? Und wie? Und an welchem Material? Denn die, oder Vanessa, wenn die Vanessa dieses Verhältnis untersucht, kann die die funktional-historische Methode an welchem Material quälen. Wie soll das gehen? Also das ist ja ziemlich verschlossen. Es geht ja um einen großen Forschungszusammenhang, den ihr gehabt habt. Ja? Also das Argument, ich rekonstruiere den Entwicklungsweg des Menschen oder des Psychischen des Menschen bis zum Menschwerden und weise die Methode aus, versuche diese Entsprechung zu machen von begrifflichen genetischen Verhältnissen, um die Spezifik abgrenzen zu können. Und stelle das dann dem wissenschaftlichen Diskurs zur Verfügung, damit die gucken können, ob das stimmt. Dann müsste ich ja eigentlich sagen, ja, die Argumentation ist schlüssig, so wie sie ist, im GdP ist schlüssig. Das eine oder andere könnte man vertiefen, aber ich kann das ja nicht am Material nochmal neu aufrollen. Das doch. Kann ich nicht. Kann ich? Also nicht. Also ich bin überfordert. Wenn ich 40 Stunden noch arbeiten muss, kann ich mich nicht paläontologisch oder sonst irgendwie beschäftigen. Du musst dir jetzt vorstellen, du würdest dafür bezahlt. Ach so. Positives Denken. Dann könnte ich es nicht mehr. Ich verstehe schon auch, dass man jetzt zum Beispiel sagt, der Ausgangspunkt ist eben eine Methode im Marxismus, in materialistischer Dialektik. Dann komme ich auch wieder bei der Gesellschaftstheorie. Bei dieser, bei keiner anderen. Aber irgendwo muss man, glaube ich, Erich Wundt hat mal geschrieben, es ist schwierig am Anfang anzufangen und nicht noch weiter dahinter zurückzugehen. Irgendwann muss man mal anfangen. Das ist, glaube ich, ganz gut gelungen. Aber ich verstehe die Problematik. Was mir gefehlt hätte jetzt, wäre, dass man das methodisch, dass ihr das vielleicht nochmal dargestellt hättet, wie der Weg gewesen ist, dieser Methode. Ja? Also es ging ja um die Spezifik der menschlichen psychischen Funktionsaspekte, wie sind die gewonnen worden. Und das ist auch ein Schwachpunkt in der kritischen Psychologie, dass diese dialektische Methode eigentlich nicht, finde ich, auf einen nochmal sprachlich verwertbaren Artikel irgendwie gebracht. Es gibt ja viel alten Scheiß dazu, aber das ist ja kein sicher. Nee, in dieser Auseinandersetzung im Argumentverlag, also im Argument, ich glaube es ist 48, nicht 46, aber egal, ich dachte 76. Ja, 66. Ich kann das googeln, wenn ihr wollt, aber. Genau. Irgendwo steht es ja auch, aber ich habe es gerade nicht mehr gefunden. Was denn jetzt? Die Debatte mit Bischof? Genau. Und da expliziert er ja, wie er sich das so denkt. Und das Problem natürlich ist, dass, wie Christina schon gesagt hat, wenn ich so eine grundlegende Denkmethode erklären will, warum die richtig ist, habe ich immer das Problem, dass meine Erklärung schon in dieser Weise zu denken stattfindet. Das heißt, es wird ab dem Punkt wird es irgendwie zirkulär, es sei denn, ich gehe ganz pragmatisch ran und sage, damit kann ich mir am meisten von der Welt aufschließen. Und ich kann euch am Einzelfall konkret zeigen, dass ich mit der Denkweise mehr aufschließen kann. Was willst du davon, von dieser pragmatischen Herangehensweise? Das wäre meine. Ja. Also, wenn ich mir angucke, okay, was heißt hier Naturdialektik bei Holzkamp, dann schaue ich mir an, wie kann ich evolutionäre Prozesse am besten beschreiben und an welcher Stelle trifft sozusagen das dialektische Modell, also das, was er da als funktionale Widerspiegelung beschreibt, was total gut funktioniert, wo er aber das Problem hat, nur in eine Richtung zu denken, also immer nur Selektionsdruck von der Umwelt und den Organismus irgendwie als statisch, dann gibt es da einen inneren Widerspruch und nicht irgendwie sagen, auch noch eine Vermittlung von Organismus auf die Umwelt. Das müsste man zum Beispiel präzisieren, aber ist vielleicht nicht so entscheidend. Das habe ich mich verrannt. Pragmatische Lösung war das Stichwort. Die pragmatische Lösung war genau zu prüfen, wann ich sozusagen biologische Prozesse wie am besten beschreiben und in den Griff kriegen kann. Und eben nicht den Fehler zu machen, den ich Holzkamp unterstelle, nämlich vorher schon die Entscheidung zu haben, mit Dialektik kriegt man die Welt am besten in Griff und sich dann also mit bis hin zu terminologischen Verrenkungen das versucht aufs Material zu applizieren, um dann zu sagen, ja, ich habe es doch im Material nachgewiesen. Ja. Ich würde gerne zwei Begriffe nochmal, ehrlich gesagt, ein bisschen zurückweisen. Der erste ist Naturdialektik. Ich sehe das nicht so, dass das, was Holzkamp macht, Naturdialektik ist. Das würde ja das bedeuten, was ich am Anfang versucht habe zu skizzieren, dass er denkt sozusagen, da äußert sich das Material. Und das tut, dass diese, also ich glaube nicht, dass er diesen naiven Standpunkt hat, auch wenn von mir aus sozusagen weite Teile des ersten Kapitels weggeworfen werden können, in denen das zum Teil missverständlich ist. Kann man mal das sagen. Ja, ich habe es verstanden. Sondern das ist sozusagen ein Versuch, und das finde ich, ist jetzt ein bisschen verplattet, also insgesamt in unserer Diskussion, sozusagen empirisch angereichert, diese Begriffsentwicklung zu machen und nicht zu behaupten, dass das sozusagen eine historisch unfehlbare Methode ist. Es ist auch keine historische Begriffsmethode, sondern eine logisch-historische Begriffsmethode, und vielleicht wäre es auch gut, sozusagen da ein bisschen über sagen Bischof Holzkamp hinauszugehen, und da gibt es ja jetzt auch relativ fundierte Artikel von Haug zum Beispiel in der im historisch-kritischen Wörterbuch, glaube ich, gleich dreimal unter Genesis, unter historisch-logisch und unter logisch-historisch, falls ihn so ärgert, das ist immer. Aber sagen, dass man, also so, es ist nicht einfach so, dass aus dieser Geschichte das so rausgelesen wird, so wie wir das jetzt irgendwie so ein bisschen immer sprechen. Und die Frage sozusagen mit den Widerspruchspolen, das ist ja zumindest in der also sozusagen in den Möglichkeiten der Widerspruchspole benennt er das ja explizit. Und dann ist es ja eben nicht so, dass es eine reale sozusagen Rekonstruktion ist, wie genau war denn jetzt sozusagen, dass der Widerspruchspol, keine Ahnung, bei den Grabwespen gibt es das erste Mal diese Veränderungsmodifikabilität in den festgelegten, kennt ihr das? Ne? Man zieht die Grabwespe, die sich irgendwie immer ihr Nest erst säubert, bevor sie ihr Zeugs da reinbringt, und dann zieht man das immer weg, dann muss sie immer wieder von vorne anfangen, und irgendwie hat man, also nach 100 Mal reicht es ihr komischerweise. Dann gibt es zum ersten Mal eine Variation einer genetisch festgelegten Verhaltensweise. Und da, so, das ist sozusagen ziemlich klein, da geht sie nämlich dann rein ohne zu putzen und dann die nächsten 200 Mal wieder nur noch mit putzen. Aber es ist ja halt doch interessant, weil sozusagen, wenn man sagt, genetisch ist dieses Verhalten festgelegt, ist es festgelegt, und dann kann man es nicht einfach plötzlich lassen. Und was wollte ich sagen? Genau, sozusagen, da ist ja die Argumentation eigentlich nicht, dass er sagt, ja, und da waren so viele Grabwespen und die hatten so wenig zu essen, dass jetzt diese eine mal anfangen musste. Also das, so. Insofern, finde ich, kann man das gar nicht so ganz genau an diesen Texten rekonstruieren. Hat er da nur den inneren Druck oder auch die äußeren Möglichkeiten? Ich meine, ich finde, das ist zum Teil bei den, bei der Mensch, hin zur Menschwerdung so, dass vielleicht zum Beispiel da man nochmal gucken müsste, inwieweit die Vorstellung, die es ja eine Zeit lang gab, dass diese verschiedenen Hominidenstämme sich bekämpft haben. Da gibt es ja zumindest, soweit ich kriege das immer nur irgendwie so am Rande mit, aber diese Vorstellung, sagen wissenschaftlich so ein bisschen erledigt ist, weil die so weit auseinander sind, dass die sozusagen keine direkte Konkurrenz waren, und trotzdem gibt es, Vanessa muss damit widersprechen, wenn das nicht so stimmt, meine Wahrnehmung war immer, dass trotzdem ein Mensch bei rausgekommen ist, insofern sozusagen die, ob das jetzt im Kampf gegen nicht sozusagen, ja, es ist Homo sapiens sapiens gegen Homo sapiens neandertaliensis gewesen ist oder einfach nur so, weil die einen irgendwie nicht mehr weitergekommen sind in der Eiszeit. Okay, aber ich finde, das ist jetzt für unsere Frage gar nicht so unbedingt solange dieser Punkt nicht berührt ist davon, dass es nur eine Sorte Mensch genetisch gibt sozusagen und dass allen denen die Fähigkeit zukommt, sich zu vergesellschaften, dann ist das noch kein schlimmes Gegenargument. Das heißt halt, dass bestimmte Formen in der bestimmtes Material in der Argumentation nicht herangezogen werden kann und insofern ist vielleicht die Aufgabe auch nicht so riesig, sondern man muss schauen, ob an den relevanten Punkten der Argumentation neuere Forschungsergebnisse sind. Also das ist schon auch viel Arbeit, das würde ich auch so sehen, aber es ist nicht so, dass man alles nochmal ganz von vorne machen müsste, außer man will halt mit ganz anderen Begriffen reinkommen. Der zweite Begriff, den ich ein bisschen zurückweisen möchte, ist das Wort zirkulär. Weil das ist jetzt, hat sich jetzt hier so eingeschlichen, dass das sozusagen Konsens ist, dass es zirkulär ist und ich halte das für totalen Quatsch, weil in diesem Sinne zirkulär ist natürlich alles, was wir sprechen, alle Wissenschaft, die wir machen. Genauso kann man sagen, wir können ja nicht sprechen ohne einen Begriff von Ich, das hat mit unserer Struktur in der Gesellschaft zu tun, ist deshalb alles, was wir subjektwissenschaftlich machen, Quatsch. Also ich meine, man kommt ja, das ist, finde ich, also man kommt so ein bisschen in die Nähe einer Denksportaufgabe und die Frage ist ja, dazu ist eine Methode oder ein Versuch sozusagen zumindest der empirischen Konfrontation mit Vorannahmen über angebliche psychische Funktionen, dass man gar nicht anders sprechen kann, dass man aber Formen braucht, indem man diese historische Gebundenheit des eigenen Denkens reflektieren kann. Natürlich auch immer nur in bestimmten Grenzen, so, aber so ist es halt. Also sozusagen, ich finde nicht, dass das, also ich finde nicht, dass damit sozusagen der empirische Teil dieser Begriffsbildung sozusagen ad acta gelegt ist, weil als ob das sozusagen nur so ein bisschen Beiwerk wäre. Und ich bin mir auch nicht so ganz sicher, wie zirkulär das sein kann, wenn man doch relevante Teile sozusagen revidiert worden sind. Das ist zwar einerseits aus einer Revision der sozusagen des Selbst, also der Frage, ob die Vorbegriffe überhaupt stimmen, also sozusagen ob die phänomenologische Selbstwahrnehmung sich selbst als Intentionalitätszentrum zu empfinden, sozusagen überhaupt darin gedacht, also darin vorkommen kann in diesen Begriffen. Aber es ist ja auch, finde ich, ein ganz relevanter Teil eben genau dieser verschiedenen Punkte, ob man das qualitativen Sprung nennt oder ist ja scheißegal eigentlich. Also sozusagen, dass sich Lebensformen herausgebildet haben, in denen die Menschen nicht in Notwendigkeiten mehr leben, also denken, nicht ausschließlich in Notwendigkeiten, sondern eben in Möglichkeiten. Und dass das sozusagen ein auch historisch-empirischer Fakt ist, sozusagen, den man in seiner Begriffsentwicklung über wie Menschen nun mal sind, psychisch gesehen, irgendwie aufgreifen muss. Insofern so. Und der war neu in gewisser Weise bei der zweiten Durcharbeitung dieses Zeugs. So, jetzt bin ich hier nochmal dran. Und dann würde ich auch vorschlagen, ich habe ja noch zwei Leute auf der Liste. Du auch noch? Nee, Pause. Dass wir dann danach gleich das abschließend Pause machen, weil wir noch einen weiteren Punkt diskutieren wollen. Wir haben ja mehrfach über diese Debatte mit dem Bischof, Holzkamp Bischof gesprochen. Das finde ich insofern auch mal lesenswert, nicht nur wegen der Inhalte, sondern wegen des Stils. Das ist ein ganz verheerender Stil, in dem beide Kontrahenten offensichtlich nicht im geringsten von dem anderen jeweils lernen wollen, sondern ihn jeweils nur zur Sau machen wollen. Das war der damalige Stil, der also kein bisschen dazu beiträgt, dass man ihn erkenntnismäßig weiterkommt, sondern sich sozusagen nur niederknüppelt. Und Holzkamp hat das nachher auch sehr, sehr bedauert, dass er so geschrieben hat, weil es eigentlich gar nicht so seine Art war. Aber das ist auch nochmal so ganz sinnvoll, wie in sozusagen bestimmten zeithistorischen Kontexten wissenschaftliche Auseinandersetzungen eigentlich gar nicht darauf angelegt sind, dass man was voneinander lernen kann. Ein bisschen eine Überleitung vielleicht schon zum nächsten Teil, also die Art und Weise, wie die sozusagen Kategorien zustande kommen, ist ja sozusagen nach dem Abschluss dieser Phylogenese ganz anderer, nämlich es ist eine Art von Explikation, was man sich eigentlich denken muss, um Vermitteltheit verstehen zu können. Es ist eine ganz andere Art, sozusagen auch mit Material umzugehen, als bis dahin. In dem Zusammenhang kann man aber sagen, dieser, wie ich finde, auch eben, du hast darauf hingewiesen, auf diesen FKP 34 Aufsatz, Verhältnis Phänomenologie und kritische Psychologie. FKP 14, dass da sozusagen, das ist so, da kann man mein, so ein schönes Beispiel von Taschenspielerdialektik sehen. Nämlich so, dass Klaus Holzkamp eigentlich in diesem Aufsatz, der trotzdem sehr gut ist, erstmal so darlegt, was wir an kritischer Psychologie so einen Begründungsmodus haben. Und dann sagt er, das ist ja, huch, sagt er, das ist ja genau das, was die Phänomenologen denken. Und sagen dann, oder nee, andersrum. Er sagt, die Phänomenologen machen das, schreibt aber eigentlich, was wir so denken. was aber phänomenologisch anschlussfähig ist und sagt dann, ja, das, die Phänomenologen denken ja im Grunde so wie ich, nur das ist explikativ und wir haben noch rekonstruktiv. Also muss man mal gucken, das ist, da ist die Zirkularität perfekt. Jetzt aber nochmal zu dem Moment mit dieser Zirkulation, mit diesem Zirkulären. Ich finde das gar nicht so schwierig und problematisch. Also wenn du vom Motivationsbegriff ausgehst und sagst, das bestimmte Anordnungsfeld ist von Emotionen und Kognition und guckst dann danach, wo das vorkommt, ja, dann ist das eine Suche nach Sachen, wo im Prinzip klar ist, ich suche nach diesen Dimensionen. Jetzt hätte es natürlich ergeben können, das überhaupt nirgendwo zu finden, weil das vergleichsweise unwahrscheinlich ist. Also ich glaube, dass das in dieser Denkbewegung, also Holzkamp selber hat es übrigens im Forum 35 im Kolonisierung der Kindheit selber so thematisiert, dass er sagt, das ist eine zirkuläre Denkbewegung. Das macht es nicht besser. Nein, ich wollte nur sagen, das ist jetzt nichts, was ich mir gerade aus dem Finger gesogen habe, sondern es ist eine Debatte, die älter ist, die in gewisser Weise da auch, glaube ich, irgendwie selbstkritisch ist und sagt, dass natürlich die Ausgangsfragen letzten Endes die Dimensionen schon enthalten, in denen man denkt. So, zirkulär ist nicht das empirische Resultat. Ja, das aber die Dimension, auf der wir denken, ist schon. Darf ich einen Satz sagen? Mir geht es ja nur, das zirkulär ist wirklich ein Todesurteil von wissenschaftlichen Diskurs, finde ich. Deshalb ist das, finde ich, ein bisschen problematischer Begriff. Natürlich, ich will das jetzt nicht wiederholen, was ich gerade eben gesagt habe, aber auch bei diesem Phänomenologieartikel, ich meine, das ist doch eine Darstellungstechnik und das ist nicht zirkulär, weil sozusagen sein Argument ist ja, wir haben bisher den Subjektstandpunkt unterlaufen. Und sagt dann, der Subjektstandpunkt wird in, oder in welcher Reihenfolge jetzt auch immer, und der Subjektstandpunkt wird in anderen Theorien sozusagen sehr wohl dargestellt, nur dass die Sache mit der gesellschaftlichen Hergestelltheit, dieses, sozusagen mit der gesellschaftlichen Seite dieses Intentionalitätszusammenhangs sozusagen nicht drin haben, das ist ein Manko, wir haben das. Das ist doch, also ich finde nicht, dass, also weil du jetzt Taschenspielertrick gesagt hast, der behauptet doch nicht, dass er das sozusagen plötzlich gefunden hat, sondern sagt, ja, hier ist es so, da ist es so. So kann man zusammendenken. Das ist auch, weil sozusagen die ganze Wissenschaft ist voll von solchen Artikeln. Ja, das macht es ja nicht besser, könnte ich jetzt sagen. Aber es ist unspektakulär, wollte ich damit sagen. Sozusagen. Weil ich finde, ein Taschenspielertrick ist sehr wohl sozusagen ein Problem. Das ist eine Darstellungsmethode ist kein Problem. Das meine ich ist sozusagen. Das eine ist geschummelt, das andere ist eine Darstellung. Das ist ein Unterschied, finde ich. Ja, es geht um die Art der Darstellung, müssen wir nicht weiterverfolgen. Wollen wir jetzt so mal noch so zwei Meldungen, dass wir dann eine Pause machen von einer halben Stunde oder 20 Minuten? 20 Minuten reicht, oder? 20 Minuten reicht, ne? So. Gut, dann ist jetzt mal Vanessa. Ja, ich wollte nur ein bisschen davon argumentieren, dass wenn man versucht, diese Rekonstruktion und diese Bezüge auf die einzelnen Beispiele und so weiter nachzuvollziehen, ist ja schon nicht nur diese Verweise auf eine dialektische Methode oder auf ein logisch-historisches Verfahren, sondern auch ganz klar in Bezug auf ein historisches Paradigma und die synthetische Evolutionstheorie. Und ich finde es extrem interessant, dass relativ viel von dieser Entstehung neuer Funktionsebenen, auch dieser neuen Qualitäten und so, dass diese ähnliche Sprache du auch genau diese evolutionstheoretische Argumentation finden kannst. Und dass sozusagen man da eben präzise sein muss, wie die Begriffsbestimmung oder kategorialen Bezugsebenen dort sind, zu der Frage Beispiel und Kategorie. Ich würde das schon auch sehen, dass das alles veranschaulichende Tierbeispiele sind. Ne? Also eine relativ zentrale Sache an der Stelle, kein Ding. Das finde ich ist aber überhaupt kein Widerspruch dafür, dass es ja in der Entwicklung höherer Spezifitätsniveau und Funktionsebenen sozusagen in dieser Veranschaulichung der Beleg dafür da ist, dass das eine mögliche Evolutionstheorie ist, ja auch sozusagen eine theoretische Rekonstruktion dessen, wie wir Menschen geworden sind. Eine theoretische Möglichkeit präsentiert wird, wie ein bestimmtes Verhalten sich biologisch herausgebildet haben kann. Wenn jetzt zum Beispiel bei den angeborenen Auslösemechanismen sich irgendwann in der biologischen Auseinandersetzung ergibt, dass es die so gar nicht gibt, aber dieses Verhalten, was damit bisher beschrieben wurde, diese Art des durch die Anlage gesteuert und immer wieder sich in allen Umwelt, also in spezifischen Umwelt reproduzierenden Verhaltens von den einzelnen Organismen, dass dieses sozusagen anders biologisch interpretiert wird, mit einer anderen Theorie als diese ARM-Geschichte oder dann eben auch der Entwicklung von ERMs, dann ist also erworbenen Auslösemechanismen, dann finde ich, ist es so, dann können wir jetzt gucken, ob diese Theorie das auch so beschreibt, ne? Und dann müsste man gucken, ob dadurch wirklich, und ich würde sagen, in den meisten Fällen wird es nicht der Fall sein, eine Neuanordnung auch der damit genannten Spezifitätsniveaus von zum Beispiel Lernen notwendig. Von daher ist diese veranschaulichende Art schon eine Möglichkeit, auch einen empirischen Bezug auf biologische Theorien aufzuweisen und sozusagen das zu reduzieren in diesem dialektischen Prozess, finde ich irgendwie schon extrem kurzschlüssig. Noch zu diesen Menschen, die ausgestorben sind, hat der Volker Schulte gesagt, niemand weiß es, ja, woher der kommt. Und vielleicht noch ein Punkt, ich finde Lernen ist ein wunderbares Beispiel, um diese verschiedenen Funktionsebenen auch auseinanderzukriegen. Und ich finde aber da deine Darstellung genau sozusagen, dass sie diese historische Perspektive, die schon in diesem evolutionstheoretischen Grundannahmen ist, der komplett übersieht, also wo nämlich genau diese Spezifität hin zu einer Spezies, ja, ja trotzdem aber diese Herausbildung verschiedener Entwicklungen hin zu den Möglichkeiten, die im Lernen dann wieder entstehen, also mitgedacht wird. Das ist halt das, warum dann eben die rekonstruktive Psychophysiologie auch als, zumindest nach meinem Verständnis, als Basis für die funktionale historische Analyse die Aufweisung der verschiedenen Züge der Kategorien zueinander so hilfreich war. So, das ist ein Schlusswort dazu. Genau, also nochmal, weil ich da vorher sozusagen quasi einleitungsfrei in meine Punkte reingestiegen bin, war vielleicht also auch mir selbst in dem Moment nicht ganz klar, an welcher Stelle ist eigentlich die Kritik angesiedelt. Ne? Und was ich eigentlich vorausschicken wollte, was ich aber vergessen habe, ist, dass es sagen, von diesem logisch-historischen, glaube ich, wie die Methode funktioniert, zwei Lesarten gibt. Die eine ist eine schwache Lesart zu sagen, wenn ich einen Gegenstand beschreiben will, dann komme ich nicht umhin, mir auch die Geschichte anzugucken. Das zweite, die starke Lesart ist, wenn ich mir die Geschichte angucke und sie nachkonstruiere, idealtypisch habe ich schon den Begriff. Und ich hab das Gefühl, dass, also Holzkamp schreibt das auch an einigen Stellen so, besonders in diesem Aufsatz am Argumentverlag, und ich würde sagen, diese starke Lesart vom logisch-historischen ist falsch. Ich würde aber auch sagen, er macht es gar nicht in der EDP. Er behauptet es bloß. Aber das Zweite wäre nochmal mein grundsätzliches Fragezeichen, wie ist eigentlich die Reichweite dieser naturhistorischen Analyse, dass sie irgendwie wichtig ist und dass sie in der Argumentation gerade gegen Biologismen total viel bringt, ist, glaube ich, außer Frage. Die Frage ist sozusagen immer, wenn ich gesagt habe, das mit den Begriffen, ne, dann habe ich mir nicht angeguckt, wie vergleichen wir denn jetzt hier Menschen mit Ratten, sondern welche Begriffe bilden wir über Menschen und wie findet diese Begriffsbildung statt und an welchen Stellen komme ich da auf Setzungen, die tatsächlich gar nicht aus der Naturgeschichte irgendwie rauskommt, sondern einfach sozusagen irgendwo in den Fuß der Beschreibung eingeschummelt wird. Also wo ich immer das Gefühl habe, wenn Holzkamp sagt, wir haben mit der historisch-empirischen Kategorienbildung einen super wissenschaftlichen Standard an Kritisierbarkeit und so weiter unserer Grundkategorien, ob da nicht ein großer Teil auch einfach dran erschummelt ist, wo sozusagen Setzungen sind, die gar nicht historisch-empirisch nachgewiesen werden. Ja, gut, das wäre sozusagen das Fragezeichen. Zu sagen, wie viel schließt mir eigentlich darüber, psychologische Grundbegriffe zu kriegen, aus, wenn ich weiß, wie niedere Spezifitätsniveaus eigentlich aussehen. Also kriege ich eine Aussage über eine menschliche Spezifik hin oder kriege ich noch mehr hin im tatsächlichen Gehalt der Kategorie? Also nur was. Eine Korrektur würde ich doch gerne anbringen. Also es gibt keine Stelle, wo Klaus Holzkamp sagt, wir sind super Standard für solche Sachen, sondern er sagt, das ist das, was wir historisch hinkriegen können. Wenn du das jetzt zeigen kannst, dann würde ich das revidieren und in der nächsten Veröffentlichung schreiben, dass das vollkommener Quatsch ist. Ja, aber was er natürlich geschrieben hat, und das ist, glaube ich, klingt vielleicht so ein bisschen so, ist, dass alle bisherige Psychologie den wissenschaftlichen Standard vermissen lässt, dass ihre Ergebnisse irgendwie aufeinander beziehbar sind, weil sie weder ihre Begriffe ableitet noch sozusagen sie teilt. Und deshalb ist die Wissenschaftlichkeit dieser damaligen Mainstream-Psychologie für den Arsch. Und das ist nach wie vor, das glaube ich, ist, das ist nicht dasselbe, aber das ist natürlich richtig. Also das war auch ja für... Naja, das ist die Auseinandersetzung mit Gardenne in der Zeitschrift für Sozialpsychologie, wo er gesagt hat, man möge dort die Auseinandersetzung mit auf dem Niveau führen, was die Kölsche Psychologie historisch-empirisch ermöglicht hat. So, das sagt er schon, aber das ist ja auch was. Aber er sagt nicht, dass das total super ist. Das ist das Einzige, was da ist. Ich würde sagen, also zum Beispiel bei Freud ist ja die Begriffsentwicklung auch sehr transparent, weil er sagt, an welchen empirischen Fragen er sozusagen welche Arbeitshypothesen aufnimmt und wie er sie prüft. Also, aber hier klingt das, also es klingt immer so durch, dass diese Kategorienentwicklung irgendwie mehr Empirie hat als die Kategorienentwicklung von Freud.